se encostou em meu corpo quando sorri. Fez surgir cores vibrantes, sons navegantes, cheiros de lis. Percebi. Ich liebe das. Also ich würde nichts anderes machen wollen. Ich liebe auch einfach singen. Sich einfach mit Klavier oder Gitarre zu begleiten und dazu zu singen, das, ich liebe das. Ich glaube, das kann so glücklich machen und auch so verbindend sein. This subgenre of the singer-songwriter has really made that kind of contract with the audience. Das Singer-Songwriter-Genre hat so eine Art Vertrag mit dem Publikum geschlossen, dass es hier den ganz unvermittelten Ausdruck und Offenheit für Gefühle gibt. Ich erzähle Catherine gerade, was die Frage war mit Authentizität bei Singer-Songwriterinnen. Ist Authentizität also wichtig? Was bedeutet überhaupt Authentizität? Denn wenn Bob Dylan oder Kurt Cobain oder andere Künstler ich sagen oder ich mache das, nun, dann heißt das nicht unbedingt, dass sie es auch wirklich tun. Oft singt eine Singer-Songwriterin über ihre eigenen Erfahrungen, ihren Herzschmerz, Verluste oder was auch immer. Und dann sagt der männliche Produzent, ja, aber nicht so, mach es so. Was wir in der populären Musik also haben, ist eine von Männern vermittelte Version weiblicher Gefühle. Sogar jetzt noch. Ich denke, es bessert sich gerade etwas. Aber der Übergang ist langsam. Du erinnerst mich an einen Menschen, der aus dem geschlossenen Fenster schaut und sich die sonderbaren Bewegungen eines Passanten nicht erklären kann. Er weiß nicht, welcher Sturm draußen wütet und dass dieser Mensch sich vielleicht nur mit Mühe auf den Beinen hält. So lautet eine berühmte Auskunft des Philosophen Ludwig Wittgenstein gegenüber seiner Schwester Hermine, die zu ihm einmal gemeint hatte, er verschleudere sein philosophisches Potenzial. Und so können wir uns das Musikpublikum Anfang der 1960er Jahre vorstellen. Es sitzt in einem wohltemperierten Café und blickt nach draußen. Dort sieht es, anders als im Wittgenstein-Zitat, immer nur Sonnenschein, heile Menschen, die stets heiter auf der Bühne stehen. Es kann sich ebenfalls nicht vorstellen, dass da draußen im Sturm des wahren Künstlerlebens oft Gefühle im wilden Streit miteinander wüten. Weil die Interpreten der damaligen Zeit diese so banale wie fundamentale Erkenntnis unterdrücken. Bis die Fensterscheibe zwischen drinnen und draußen eines Tages zerschlagen wird. Von einer Handvoll mutiger Frauen. Ihre Geschichte soll in dieser langen Nacht erzählt werden. Frauen wie Laura Nero, Woman's Blues. Von ihrem Album Eli and the 13th Confession aus dem Jahr 1968. Sphärisch, tief, philosophisch. Aus dem Sturm da draußen geboren, in dem das Leben spielt. Es ist in dieser langen Nacht also von Singer-Songwriterinnen der 1960er Jahre die Rede. Davon, woher sie kamen. Und was viel später aus ihnen wurde, der weibliche Popstar der Gegenwart. Doch warum zerbrachen Laura Nero und Co. überhaupt die eigentlich so komfortable Fensterscheibe zwischen drinnen und draußen? Einer heilen Publikums- und einer vermeintlich heilen Künstlerwelt, wie sie heute ja noch im Schlager existiert. Yeah. such shame as walls of heartache. Whoa, God, it's hard on the chambers, walls of heartache. Baby, don't knock me shuffle, cause it never will do. Für mich ist Singer-Songwriter ein Genre, was um 1968 entsteht und dann um 1970 wirklich eine enorm kommerzielle Strahlkraft hat. Wenn man sich die LP-Charts von 1970 anschaut, dann ist es das dominierende Genre der frühen 70er Jahre. Und dann haben wir nicht mehr diese Vielfalt und dieses Anything Goes, was in den 60ern noch der Fall war, sondern dann haben wir diese unzähligen Genres, die plötzlich um 1970 auftreten. Und in diesem Kontext müssen wir, glaube ich, Singer-Songwriter auch sehen als eine Kategorie, die bewusst aufgebaut wurde. Um mehr LPs an den Mann bzw. an die Frau zu bringen. Mit Musik, die perfekt zur eigenen Zielgruppe passte, sagt Ralf von Appen, Professor für Theorie und Geschichte der Popularmusik an der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Und das waren, glaube ich, diejenigen, die Babyboomer, die langsam älter wurden. Also das sind jetzt keine Teenager mehr, sondern das sind junge Erwachsene, keine Ahnung, 18 bis vielleicht 28, an die man sich da gezielt richtet. Und man greift so eine Stimmung auf, die manchmal dann beschrieben wurde in den 70ern als The Me Decade, im Unterschied zu dem großen We der späten 60er. Also die Illusion der 60er platzen, der Vietnamkrieg geht weiter, viele revolutionäre Ideen konnten nicht durchgesetzt werden. Räucherstäbchen und lange Haare werden ubiquitär und sind kein Abgrenzungsmerkmal mehr. Und dann soll es, ich war ja nicht dabei, aber soll es in den frühen 70er Jahren einfach diesen Rückzug ins Private gegeben haben. Und da passen einfach diese Singer-Songwriterinnen mit ihren intimen Settings, privaten Texten, in denen das Ich eine große Rolle spielt, kleine Bandbesetzung, intimer Rahmen, auch bei Live-Konzerten eher der Troubadour Club in Los Angeles und nicht die große Halle. Also Musik zum Zuhören, das ist keine Musik zum Tanzen und Party machen, die eben so eine natürliche Weiterentwicklung, wenn man so möchte, der Folkbewegung der 60er Jahre ist. Wir hatten natürlich sehr prominente Sängerinnen, die in der Regel ihre Songs nicht selber geschrieben haben und die auch nicht unbedingt dem Jazzgesang nur zuzuordnen sind. Janis Joplin, Grace Slick. Die eigentlich die ersten Sängerinnen von Bands sind, wenn man sich das überlegt. Das finde ich schockierend, dass also vor 1965 oder so wir keine Frauen haben, die die Liederinnen von Bands sind. Und in beiden Fällen gab es die männlichen Bands ja erst, bis die dann die Sängerinnen hinzugeholt haben. Also das ist ohnehin ein neues Phänomen der 60er Jahre, dass eine Frau in einer Band die Gesangsrolle übernimmt. Wichtig erscheint mir auch der Gedanke, dass populäre Musik Kunst sein kann und darf und als solche anerkannt wird. Also wo wir bis Mitte der 60er Popmusik immer nur als Unterhaltungskunst, Kunst streichen, also als Unterhaltungsmusik gesehen haben zum Tanzen, zum Zeitvertreib, zur Unterhaltung, kommt Mitte der 60er Jahre die Vorstellung auf, dass das Kunst sein kann. Da spielen die Texte von Bob Dylan eine ganz große Rolle, auch die sozialgeschichtliche oder die soziale Relevanz der Bürgerrechtsbewegung. Also Wahrnehmung herauszufordern und nicht mehr den kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen, sondern was zu riskieren in der Musik, was eben mit der Rockmusik der mittleren 60er beginnt. Die Musik klingt zwar ganz anders von den Singer-Songwritern, aber die Grundidee, dass das Kunst sein kann und darf, sowohl was die Lyrics betrifft, wie auch die Musik, die ist jetzt durchgesetzt und die wird weiter verfolgt. Some girls I want to collect them in. They wear them like notches on a gun. Oh, honey, but I know better than that. I know that a woman only needs one, one good man. Oh, oh, oh, baby, don't you know I've been looking? Mm-hmm. One good man. Im ersten Kapitel dieser langen Nacht stehen mit Laura Nero und Joni Mitchell zwei klassische Singer-Songwriterinnen der 1960er Jahre im Mittelpunkt. Im zweiten Kapitel wenden wir uns dann den Karrieren von Carole King und Judy Sill zu. Zwei Singer-Songwriterinnen, die ihre Debütalben erst Anfang der 1970er Jahre veröffentlichten, die aber ebenfalls in diesen aufbruchsstarken 1960er Jahren wurzelten. Im dritten Kapitel geht es dann um die 1980er Jahre. als aus dem Konzept der unabhängigen Singer-Songwriterin der weibliche Popstar der Gegenwart wurde. Dabei begleiten werden uns neben Expertinnen und Experten auch ein Sänger und verschiedene Singer-Songwriterinnen, die mit uns zurückschauen und uns Einblicke in ihren kreativen Kosmos geben. There's a sorrow in his eyes, like the angel made of tin. What will happen if I try to place another heart in him? In a bleaker street cafe, I found someone to love today. Erstmal ein bisschen fremd, bisschen distanziert. Und es könnte sein, in der Weiterbeschäftigung, dass er einem, wie eigentlich so oft bei ihr, irgendwann näher kommt. Holger Krause, Mitbegründer und Bassstimme des Vokalensembles Am Akkord aus Leipzig, das seit über 30 Jahren besteht und sich mit Facetten der Vokalmusik aller Couleur beschäftigt. Also ich selber höre selten, muss ich gestehen, obwohl es tolle Musik ist, aber ich beschäftige mich eben eher aktiv damit und lieber damit aktiv, selten mit Vokalmusik, mit mehrstimmiger Vokalmusik. Also die läuft bei mir sowohl als Platte oder CD wirklich seltener. Ich höre dann tatsächlich eher verschiedenste Gruppen, Jazz, aber eben zum Beispiel auch, was unser Thema betrifft, Songwriterin und Singer-Songwriter allgemein. Da ist eine Trauer in seinem Blick, wie bei einem Engel aus Zinn. Was passiert, wenn ich versuche, ihm ein zweites Herz einzupflanzen? In einem Café in der Bleecker Street fand ich heute einen zum Lieben. Da ist auch eine Melancholie drin, die bei mir zurückresoniert. Dann ist die Offenheit da und dann höre ich die Texte und dann merke ich, auch wenn ich das verstehe, muss ich erst mal dahinter schauen. Das ist gar nicht so leicht. Ich glaube, das macht sie auch so stark, so unverwechselbar. I found someone to love today. Ehrlichkeit, das ist so ein Attribut. Beschreibe, was dir da auffällt, was dir einfällt, würde ich immer gleich Ehrlichkeit sagen. Wir definieren den Begriff des Singer-Songwriters so, dass es sich dabei um jemanden handelt, der seine eigene Musik schreibt und aufführt. Catherine Williams, Musikwissenschaftlerin an der University of Huddersfield und gemeinsam mit Justin Williams, Associate Professor in Music an der University of Bristol. Herausgeberin des The Cambridge Companion to the Singer-Songwriter. Joni Mitchell, sagt sie, passt genau in die so einfache wie grundlegende Definition, die sie in ihrem Standardwerk getroffen haben. Gleichzeitig aber auch andere Musizierende, bei denen das überraschen mag. Damit gehen wir über die bekanntesten Köpfe des Singer-Songwriter-Genres, Joni Mitchell und Carole King, hinaus. Wir landen dann einerseits beim deutschen Kunstlied des 19. Jahrhunderts und andererseits bei Kanye West. Wir verwenden also diese Definition des Schreibens und Aufführens von eigenem Material als eine Art dritten Raum der Identitätsbildung. Dritter Raum im Vergleich zu Leuten, die nur schreiben oder nur aufführen. Das ist der Rahmen, den wir für das Buch gewählt haben. Und doch sieht Catherine Williams einen wichtigen Unterschied zwischen Joni Mitchell und ihren männlichen Singer-Songwriter-Kollegen um 1970 wie James Taylor. Es gab damals eine Doppelseite in einem berühmten Musikmagazin. Da waren all ihre angeblichen Beziehungen und Affären miteinander verbunden. So eine Art riesiges Netzwerk, was man nie von einem männlichen Singer-Songwriter gehört hat. 1972 veröffentlichte die Musikzeitschrift Rolling Stone dieses Diagramm, auf dem all die vermeintlichen Liebhaber von Joni Mitchell abgebildet waren, von denen Linien zu einem Kussmund in der Mitte führten. Zwischen dessen lasziv geöffneten Lippen stand zu lesen Joni Mitchell. Was bei der Künstlerin verständlicherweise nur ihr Misstrauen gegenüber öffentlicher Aufmerksamkeit verstärkte. Sie waren nicht total unpolitisch, aber sie hatten diese neue Art von Bekenntnishaltung in ihren Liedern, die ihr Innerstes und ihre privaten Kämpfe zu offenbaren schien. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Auch wir wollen in dieser langen Nacht die Grenzziehung von Catherine und Justin Williams übernehmen, wenn wir auf Musikerinnen blicken. Vier Singer-Songwriter-Pionierinnen, Laura Nero, Joni Mitchell, Carole King und Judy Sill, haben selbst ihre Songs geschrieben und aufgeführt. Janis Joplin und Joan Baez aber überwiegend nicht. Ihre Songs stammen oft von anderen, was ihre künstlerische Potenz in keiner Weise schmälert. The obvious moment would be, you know, Joni Mitchell moving to the West Coast, moving into Laurel Canyon in Los Angeles. Alles begann meiner Meinung nach mit Joni Mitchells Umzug an die Westküste, in den Laurel Canyon bei Los Angeles. Natürlich hatte es schon vorher so eine Art Singer-Songwriterinnen gegeben, vor allem im Folk-Bereich, Frauen wie Joan Baez. Viele von ihnen waren entsprechend der damaligen Zeit extrem politisiert. Es gab also schon vorher starke Frauen, die auf akustischen Gitarren spielten. Aber Laura Nero, die sogar noch etwas vor Joni die Bühne betrat, ist wahrscheinlich die erste große eigenständige Singer-Songwriterin und mit Sicherheit ein Einfluss auf Joni gewesen. She didn't move to the West Coast, despite David Geffen, her manager. Sie ist nicht an die Westküste gezogen, obwohl David Geffen, ihr Manager, das unbedingt wollte. Sie war sehr von der Ostküste geprägt. Ihr Empfinden war das einer New Yorkerin und passte nicht wirklich zu Kalifornien. Daher entschied sie sich, dort zu bleiben. Und sie war in keiner Weise eine Folkmusikerin. Performer or folk artist really in any way at all. Southern California became a kind of magnet for solo performers who had come out of the folk scene. Barney Hoskins, Musikjournalist und Buchautor aus London, intimer Kenner der Geschichte des Singer-Songwriter-Genres, deren Hauptkapitel in Südkalifornien spielt, erzählt weiter. Südkalifornien wurde zu einem Magneten für diese Solokünstler, die aus der Folkszene kamen. Es gab dort nicht diese kalten Winter. Auch deshalb bildete sich da eine Gemeinschaft heraus, die von Songs wie California Dreamin' oder Mr. Tambourine Man angelockt worden war. Denn diese Hitsingles wirkten wie Einladungskarten an Musiker, auch nach Kalifornien zu kommen. Viele von ihnen ließen sich dann im Laurel Canyon nieder. Und Joni Mitchell war eine von ihnen. Sie war Kanadierin und zuvor in Toronto und dann in New York gewesen. Diese Laurel Canyon-Gegend mit dem Troubadour Club, der ganz wichtig war für die Singer-Songwriter, war eben ein absolutes Zentrum, ein absoluter Treffpunkt, wo man, glaube ich, schon eine große Nähe auch hatte zur Musikindustrie. Also mal gelesen, dass in dem Troubadour Club viele Leute einfach aus der Musikindustrie nach der Arbeit noch kamen, um sich neue Bands anzuhören. Man traf sich dort. Die Filmindustrie war natürlich eh in Hollywood, aber auch das Fernsehen siedelte sich nach 1950 stark in Los Angeles an. Also ich glaube, das als Exil zu sehen, ich glaube, es ist vielleicht sogar das Zentrum dann schon zu dem Zeitpunkt. Doch schon ein paar Jahre vor 1968, als die große Stunde des Laurel Canyon zu schlagen begann, hatte ein anderer Singer-Songwriter damit angefangen, erste Splitter in die trennende Fensterscheibe zwischen Publikum und Künstler zu schlagen. Hatte in seinen Texten auf einmal von sich gesprochen und nicht von irgendeiner heilen Kunstfigur, die es sowieso nicht gibt. So roh und intensiv wie später Laura Nero oder Joni Mitchell in ihren Songs. You got a lot I knew. I say you are my friend. When I was down, you just stood there. You're so hurt, why then don't you show it? For everybody, Bob Dylan was a catalytic game changer in that he moved from traditional folk songs and protest songs to very, very subjective poetics. And, you know, when I interviewed Joni Mitchell in 1994, she said to me, as she has said to others, that the song Positively 4th Street by Dylan just sort of knocked down the doors for her. It was so sort of raw and angry and honest. And she said, but it felt after that, that you could sing about anything. You didn't have to be constricted by what was expected of you as an acoustic, you know, performer. You've got a lot of nerve to say you are my friend. That's the line, that was the line that for her seemed to kind of break the door down and enabled her to become, you know, a really fearless writer. Bob Dylan war für alle ein Wendepunkt, weil er den Übergang von traditionellen Folksongs zu einer subjektiven Poesie einläutete. Als ich Joni Mitchell 1994 interviewte, erzählte sie mir, dass sein Song Positively 4th Street für sie der Türöffner war. Er war so roh und wütend und ehrlich. Danach, sagte sie, konnte man über alles singen und musste sich durch nichts mehr einschränken lassen. Ich glaube, Dylan würde bis heute sagen, dass er nie über was Privates gesungen hat. Also abgesehen davon, dass man seinen Interviews nicht glauben darf. Und damit widerspricht er schon dieser einen Idee von Authentizität. Erstmal war er derjenige, der in Songs wie The Lonesome Death of Hattie Carroll oder Masters of War die Probleme der Gesellschaft quasi anspricht und nie über sich selber. Und dann gibt es ab 1964 das Album Another Side of Bob Dylan, das etwas privater wird und die ersten Love-Songs auch enthält. Und da gibt es also empörte Briefe aus der Folk-Community. Er soll bitte nicht über sich selber singen, sondern über die Gesellschaft. Und das, was da noch um 1964 abgelehnt wird, ist dann 1970 das neue Ideal. Und ich habe dann eine Anzeige gefunden, ich glaube aus dem Jahr 1970, wo eine Plattenfirma eine Anzeige schaltet, um einen neuen Singer-Songwriter zu bewerben und sich schon fast entschuldigen muss, dass hier der Begriff Singer-Songwriter verwendet wird, weil man den Eindruck hat, jeder ist ja im Moment Singer-Songwriter und das wird schon inflationär gebraucht. Also das war wirklich ein Boom im Jahr 1970. Joni was a young woman who was very, very determined to not be molded or manipulated by others and particularly by men. Joni war als junge Frau sehr entschlossen, sich nicht von Männern manipulieren zu lassen. Und auch später, trotz aller Anerkennung, die ihr zuteil wurde, hatte sie immer das Gefühl, dass man als Frau nie so ernst genommen wird wie männliche Künstler. Also musste sie darum kämpfen. Und diese Komplexität hört man in ihren Liedern. She was a complex person, and that complexity is what you hear in her greatest songs, her struggle for higher achievement, as she sings. Search for love that don't seem to Ja, nach Bob Dylan konntest du ganze Litaneien über die Musik sprechen. Songs machen, die Literatur waren. Ich fing sofort an zu schreiben und zu komponieren. Aber Dylans Methode ging auf Kosten der Musik. Meine Aufgabe war es, daraus etwas zu basteln, bei dem du Melodie- und Tonartwechsel hattest und trotzdem mehr in einem Song sagen konntest als früher. Dylan inspirierte uns alle. Doch Miles Davis lehrte mich erst, wie man singen muss. Kräftige Töne, die klare Gesangslinien erzeugen. Die Frauen vor mir haben mich da gar nicht so sehr geleitet. Okay, Billie Holiday, Edith Piaf, das waren großartige Sängerinnen. Aber in Nordamerika favorisiert man immer noch diesen Cheerleader-Typ von Sängerin, die nicht aus einer echten, tiefen, inneren Bewegung heraus all ihre Gefühle in einem Schwall raushaut. Das kann sie gar nicht, weil sie sich selbst ja für die Allergrößte hält. Unsere Kultur ist da immer noch unreif. Aus der Fusion von Melodie und textlichem Reichtum entstand also um 1968 herum die weibliche Spielart des Singer-Songwriter-Genres. Man kann darüber streiten, ob Laura Nero, Joni Mitchell oder eine andere Frau die allererste Singer-Songwriterin war. Vielleicht ist das aber auch gar nicht so wichtig. Women were there from the start, really. I mean, you can even go back way before the definition that we're giving it right now of sort of 1968. Frauen waren eigentlich von Anfang an dabei. Ich meine, man könnte zurückblicken auf klassische Blues-Sängerinnen im frühen 20. Jahrhundert wie Betty Smith oder Billie Holiday. Sie schrieben ihre eigene Musik, sie spielten ihre eigenen Songs. Aber was die Rezeption und Akzeptanz von Frauen als Musikerinnen angeht, begann alles wirklich in den späten 1960er Jahren mit Joni Mitchell und Carole King. Ich denke, was wir in ihrer Musik sehen können, ist diese bekenntnishafte Haltung. Sehr persönliche Erfahrungen werden über die Stimme direkt an das Publikum gerichtet. Und das Besondere an diesen persönlichen Erfahrungen ist, dass sie oft ein Gefühl oder eine Empfindung oder einen Zustand artikulieren, den das Publikum teilen kann. So wird das Persönliche zum Universellen. Das war das Wichtigste an den Singer-Songwriterinnen der späten 1960er Jahre. And these singer-songwriters were slowly becoming a foil to the rise of arena rock. Ja, und sie wurden dann mit der Zeit zu einem Gegenpol zum Aufstieg des Arena-Rock. Also Gruppen wie Queen, die mit ihren bombastischen Shows ein Riesenpublikum anzogen. These sort of bigger bombastic rock groups. Dass da also jemand sitzt, der sein Instrument spielt, der sich nicht hinter einer großen Technikburg versteckt, sondern die Akustikgitarre oder das Klavier bedient, was für jeden sofort nachvollziehbar ist. Der eben Aspekte der starken Verfremdung durch Effektgeräte nicht offensiv in den Mittelpunkt rückt, sondern sich eigentlich relativ nackt gibt, was die Stimme, die Technik und so weiter angibt. Diese Form von Authentizität, eine persönliche Authentizität, eine emotionale Authentizität, steht da im Mittelpunkt. Weniger vielleicht eine soziale Authentizität, worunter ich verstehen würde, dass man sowas wie ein Sprachrohr seiner Generation oder seiner Hood oder was auch immer ist. Das war eben in den 70ern generell nicht mehr so sehr angesagt, sondern die standen im Wesentlichen für sich selbst. Und dann auch eine handwerkliche Authentizität, was ich angesprochen hatte. Also, dass man die Leute nicht darüber täuscht. Kein Autotune, kein Lip-Syncing, kein Playback, sondern you see what you get. Doch auch hier, im sich selbst so klaren Genre der Singer-Songwriterinnen, gibt es Verdrängtes. Aspekte von Race, denn es wird sehr selten auf afroamerikanische Frauen angewendet, dieses Etikett Singer-Songwriterin. Und auch Country-Musikerinnen werden ausgeblendet, obwohl jemand wie Dolly Parton oder vor allem Loretta Lynn hervorragende eigene Songs geschrieben haben, mit großer sozialer Relevanz, die ich nie in diesem Genre Singer-Songwriter sehe, weil sie einfach von vornherein im Country-Genre landen, wo eh oft die Leute ihre Songs selber schreiben und selbst performen. I'm under, and you got the power. When I feel your body next to mine, I know everything is gonna be alright. Hey, I'm trembling, I'm all on edge. I'm under, and you got the power. You can be fire or sugar sweet like honey, like honey. When you wanna be. Ein Lied kann halt auf verschiedenen Ebenen was vermitteln und stellt eben auch die Aussage, die es trifft, immer durch die Musik nochmal in einen bestimmten emotionalen Zusammenhang. Also ein Zeitungsartikel könnte viel ausführlicher natürlich das Für und Wider politischer Haltung erörtern oder Faktenwissen vermitteln oder so. Das kann ein Lied alles nicht, aber es kann eine besonders zugespitzte Formulierung finden. Ein Lied kann auch rätselhaft sein und auch Weltflucht und auch einfach nur tanzbar und die Seele erfreuen. Die Berliner Singer-Songwriterin Dota Kehr, die uns hier Einblicke in ihren kreativen Kosmos gibt, schätzt am Lied auch, dass es so voraussetzungsfrei ist. Einfach zu machen und damit frei verfügbar. Wenig elitär. Überhaupt bezieht sich Dota wieder stärker auf die politische Tradition ihres Genres vor der sogenannten Me the Kate. Aber nur weil das Thema wichtig ist und weil ich weiß, was ich dazu sagen will, ist es noch lange kein gutes Lied. Dafür muss ich noch einfach die treffenden Zeilen finden und auch die passende Melodie. Und mir als Hörer ist es auch egal, ob jemand da mit seinem Herz aufs Papier geblutet hat oder ob jemand sich einfach hingesetzt hat und sich sehr gute treffende Zeilen ausgedacht hat, die mich berühren. Ob der Ich-Erzähler da auch wirklich mit der Person auf der Bühne übereinstimmt und die Person auf der Bühne mit sich und im Privaten übereinstimmt, ich weiß nicht. Ich finde das alles viel, ja, das hat nichts mit der Qualität des Liedes zu tun. Man kann ja nicht im Lied Leuten was ganz Neues präsentieren und so, dass sie dann das Lied hören und denken, oh ja, das habe ich noch nie gefühlt, erzähl mir mehr davon. Das ist ja nicht, warum es interessant wird, sondern weil man plötzlich irgendeine Beobachtung der äußeren oder inneren Welt auch entdeckt, denkt, ah, das kenne ich, ja. Und trotzdem das eben auch nicht irgendwie irgendwem überstülpen, sondern eben in Bildern wachrufen oder so. Es liegt ein Schiff an fernen Ufern und auf dem Deck liegt Staub. Es hat seit Wochen nicht geregnet und im Wald fällt ein Funken auf das Laub. Puste auf die Glut, puste auf die Glut, puste auf die Glut. Wenn die Lieder fertig sind, dann gehen sie raus in die Welt und führen so ein bisschen ihr eigenes Leben. Dann gehören sie den Hörern, dann kann jeder sie nachspielen oder dann stehen sie natürlich auch da neben all den anderen Songs der Welt, die es gibt. Und ich höre meine fertigen Songs ja ganz selten. Also ich spiele sie, aber dass ich mir die Aufnahme anhöre, passiert ganz selten. Und das ist auch immer ganz interessant, weil das so eine Zeitkapsel ist. Und es ist unglaublich, wie stark so ein Lied den Augenblick und die Zeit, in der es gemacht wurde, in sich bewahrt. Ich bin auch ganz, ganz glücklich darüber, dass es Lieder von mir gibt, die es zum Beispiel in Pfadfinderliederbücher geschafft haben. Da ist dann wirklich nur noch das Lied übrig. Und die Leute singen es einfach nach. Und das ist für mich so der totale Ritterschlag als Songwriterin. Dann habe ich meinen Job richtig gut gemacht. Wenn man alles wegnimmt, ergänzt sie, was man noch dazu getan hat. Gute Studiotechnik und so weiter. Das ist auch alles schön und gut. Da gebe ich mir auch viel Mühe mit und das klappt, glaube ich, auch. Aber am Ende ist es die reinste Form des Liedes, auf die es mir da ankommt. Dass es irgendwie einfach sein muss, aber darin so viel ausdrückt. Und es ist dieser seltene Glücksmoment, wenn man was gefunden hat, was so stimmig zu der Melodie passt, dass es gar nicht anders sein könnte. Dass man sich gar nicht die Frage stellt, ob das jetzt die richtige Formulierung ist oder so. Dota Kerr, die immer wieder in die reichhaltige Singer-Songwriter-Szene Brasiliens blickt, zu der sie Kontakte hat, sagt, für sie mache es beim Schreiben keinen fundamentalen Unterschied, dass sie eine Frau sei. Gerade da, wo man sich besonders schonungslos beobachtet, wird es oft besonders allgemeingültig. Also die Dinge der Welt und die Verunsicherung, da gibt es so viel, was alle betrifft, egal ob Männer oder Frauen. Es gibt vielleicht noch ein paar Kriterien so von Rollen und Erwartungen erfüllen, die andere sind als die Rollen und Erwartungen an Männer, die sie erfüllen müssen möglicherweise. Und da gibt es natürlich viel zu hinterfragen und zu kritisieren. Und es hat sich ja auch unglaublich viel getan in den letzten 50 Jahren, aber ja, es hat für mich nicht so stark im Vordergrund gestanden. Surgi, cores vibrantes, sons navegantes, cheiros de lis. Authentizität. Dieser zentrale Begriff aller Singer-Songwriterinnen ist für Dota Kerr also nicht die Übersetzung der eigenen Biografie in Kunst, sondern die Übertragung des Eigenen in das Fremde, des Fremden in das Eigene. Reflektiertheit und Sinnlichkeit bedingen sich bei ihr einander. Wie bei Joni Mitchell, der im Kanada der 1950er Jahre nicht nur die landschaftliche Weite Saskatchewans begegnete, sondern auch eine Stelle in Friedrich Nietzsches Buch »Also sprach Zarathustra«, die fortan ihr künstlerisches Credo werden sollte. Ich wurde der Dichter müde, der Alten und der Neuen. Oberflächliche sind sie mir alle und seichte Meere. Sie sind mir auch nicht reinlich genug. Sie trüben all ihr Gewässer, dass es tief scheine. Sie denken nicht genug in die Tiefe. Darum sinkt ihr Gefühl nicht bis zu den Gründen. Mit einem Gefühl, das bis zu den Gründen sinkt, mit der echten, tiefen, inneren Bewegung, mit der Joni Mitchell 1968 ihren Song »I Had a King« singt, den ersten Song ihres ersten Albums, ist man der Magie der Singer-Songwriterinnen bereits sehr präzise auf der Spur. Doch unterscheiden sich die vier klassischen Singer-Songwriterinnen, die in dieser langen Nacht im Mittelpunkt stehen. Wenn sie Tarotkarten wären, würden sie vielleicht so heißen. Joni Mitchell. Karte Nummer 21. Die Welt. Ich bin ruhelos und will immer Neues entdecken. Wenn zuerst der Text da wäre, würde ich wahrscheinlich in ganz geraden, einfachen Versmaßen schreiben. Wenn es aber zuerst die Musik gibt, dann verursacht das ganz unterschiedliche Reimschemata. Wenn ich also zuerst die Musik komponiere, dann ist es zwar schwierig, den Text anzupassen, aber ich mag es so, weil die Texte so bei jedem Song anders und interessant sind. Ich kann da immer Neues entdecken, wie Picasso und Miles Davis. Die waren auch immer ruhelos und auf der Suche. Die Songs von Carole King, Joni Mitchell, Judy Sill und Laura Nero wurden unterdessen schnell als so originell empfunden, dass sie ab den späten 1960er Jahren zumeist von anderen bekannten Künstlern wie Judy Collins, Barbara Streisand oder The Fifth Dimension gesungen, an die Spitzen der Hitparaden zogen. Die Musik ist da draußen in der Welt und sie existiert in sich abgeschlossen. Und die Musik ist die Musik. Aber ich glaube, das stimmt eigentlich nicht, sondern Musik ist das, was passiert, wenn wir die Musik gehört haben und sie in unserem eigenen Kopf mit unseren eigenen Vorerfahrungen zur Musik wird. Und als ich Laura Nero gehört hatte, war meine eigene Hörbiografie dahinter. Und sie hat mich erinnert an andere Soul-Sängerinnen und aus dieser Hörbiografie heraus habe ich sie wahrgenommen. Ja. Und ich glaube, vielleicht hat sie mir deswegen so gefallen, weil ich diese Hörbiografie hatte. Anja Shaoxing-Tsui, Professorin für Neuromedialität an der Universität Wien. Sie beschäftigt sich mit Musikwahrnehmung und kann uns sagen, woher dieser Eindruck des sphärischen, tiefen, philosophischen in den Songs von Laura Nero und den anderen Singer-Songwriterinnen kommt. Denn es wäre naiv anzunehmen, Frauen hätten beim Songschreiben pauschal eine größere Tiefe als Männer. Dazu muss man sich diese Frauen genauer anschauen und auch die Grundlagen unserer Musikwahrnehmung. Was vielleicht erwähnt werden sollte, ist, dass wenn wir singen, wir unsere Atmung regulieren. Um singen zu können, atmen wir kurz ein und atmen lange aus, um möglichst viele Silben und Töne zu produzieren. Und das hat einen gewissen Effekt auf unser Nervensystem. Und es kann beruhigen, es kann Stress mildern. Beim Hören ist mir das auch aufgefallen, wie textbasiert diese Lieder sind, wo vielleicht andere Musik gar nicht so viel über Text vermitteln möchte, wie jetzt die Singer-Songwriterinnen. Es gibt immer diese Idee, dass Musik eine Art von Sprache ist und dass deswegen Leute, die quasi viel mit Musik zu tun haben, fast wie ja, bilingual unterwegs sind. Und es gibt Anzeichen dafür, dass genetische Variationen, die vielleicht eine sprachliche Fähigkeit bevorzugen, auch häufig vorkommen in dem genetischen Profil von Musikerinnen und Musikern. Laura Nero. Karte Nummer 11. Die Kraft. Ich liebe die Kunst, nicht das Showgeschäft. She was born in the Bronx. She was signed to Columbia Records after her first album, which was with Verve Folkways in 1966. But she moves to Columbia. David Geffen, who's a very important intermediary in the scene, was her manager. Ihr erstes Album erschien 1966 bei Verve Folkways. Danach nahm sie Columbia Records unter Vertrag. David Geffen war ihr Manager, eine sehr wichtige Figur in der Singer-Songwriter-Szene. Und dieser neue Vertrag gab ihr mehr künstlerische Kontrolle als der vorherige. Warum sie heute oft übersehen wird? Vielleicht, weil sie nicht im Laurel Canyon lebte und daher nicht wirklich Teil dieser Szene um Graham Nash, David Crosby, Joni Mitchell, Jackson Brown war. Aber Leute wie Elton John haben sie absolut geliebt. Und sie war extrem einflussreich auf Musiker. Auch Joni Mitchell wurde damals ein gewisses Maß an Freiheit eingeräumt. Sie konnte experimentieren, weil die Musikindustrie damals wuchs und sich gleichzeitig spezialisierte. Und so haben wir heute all diese neuen Klänge und neuen Ideen. Die haben die eigenen Songs, das heißt, die Frau wird die Probe leiten und sagen, so soll das klingen am Ende. Anders als bei einer Ella Fitzgerald, die einen Bandleader hat und tatsächlich sich darauf verlassen kann, dass die Band 1A spielt und sie nur noch den Gesang beisteuern muss. Studio-Sessions liefen einfach auch anders ab. Das waren in den 40er, 50er, 60er Jahren, hat man 90 Minuten gebucht oder 3 Stunden und dann wurden 2, 3 Songs, die vorher perfekt geprobt waren oder von Profis gespielt wurden, die wurden dann einfach aufgenommen, so wie sie auch im Proberaum klangen. Wohingegen man dann Beach Boys 66 oder sowas endlose Stunden, die sehr, sehr teuer waren, im Studio verbracht hat, weil dort die Songs erst entstanden. Also das ist eh der Modus, der sich so ein bisschen ändert, wo auch die Frau dann nicht nur zum Singen kommen kann. Aber ich glaube, wichtiger ist, dass sie halt hier die Leaderin des gesamten Geschehens ist. Und auch wenn es vielleicht Produzenten gibt, die eine Vorstellung davon haben, wie das Ganze am Ende klingen soll, trotzdem viel Mitspracherecht hatte, weil eigentlich ihr Bild auf dem Cover ist, ihr Name auf dem Cover steht. Billy. Wenn Laura Nero etwa am Ende von Billy's Blues all ihren Ausdruck in dieses eine Wort Blues legt und man da meint, ein Instrument zu hören und nicht die menschliche Stimme, wird eines klar. Verfremdung ist bei den Singer-Songwriterinnen ein zentraler Baustein ihrer Authentizität. Um echte, tiefe, innere Bewegung, wie sie Joni Mitchell schon in ihrem Gesang anstrebte, ausdrücken zu können. Denn ich ist ein anderer, wie bereits der französische Dichter Arthur Rimbaud wusste. Laura Nero war gerade 19 geworden, als sie diesen Song 1966 für ihr erstes Album aufnahm und damit ein ganzes Genre einläutete, das der Singer-Songwriterinnen, von denen diese lange Nacht auch in den beiden folgenden Kapiteln erzählen wird. Unsere nächste Station werden dann die 1970er Jahre sein, in denen diese Frauen mit Herz und Verstand ihre mutigen Wege fortsetzten oder gerade erst begannen, mit Erfolgen und Rückschlägen. Laura Nero ist meine Lieblingskünstlerin aller Zeiten. Ich habe ihre Platten immer wieder gehört, bis sie verschlissen waren. Sie ist die Beste. Ich traf sie ein paar Mal und sie konnte nicht glauben, dass ich ein großer Fan von ihr war. Also meinte ich, jeder Songwriter ist ein großer Fan von dir. Wenn du herumläufst und Laura Nero sagst, antworten alle, ah, das ist das einzig Wahre. Detlef Diederichsen schreibt, vor einigen Jahren fiel es jedermann auf, dass alles wieder so war, als hätte es Punk nie gegeben. Die schweigende Mehrheit hatte noch größten Spaß an allen Ausformungen des 70er-Schrotts und war höchst unwillig, sich Dire Straits und Genesis wegnehmen zu lassen. Er schreibt das 1987 in der Musikzeitschrift Specs, anlässlich des Debütalbums der Singer-Songwriterin Rosie Vela. Mit ihr schon auf die Hochzeit dieses Genres zurückblickend. Rosie Vela nimmt er vom 70er-Schrott aus. Vielleicht liegt das daran, dass die Idee des hemmungslos individuellen Singer-Songwriter-Mädchens eine 60er-Idee ist. Wir wollen in der langen Nacht die Wege der Singer-Songwriterinnen in den 1970er-Jahren weiterverfolgen. Und weiter überlegen, warum man ihre Bedeutung vielleicht erst heute richtig erkennen kann. Im Zeitalter globaler weiblicher Popstars wie Madonna oder Beyoncé. Eine weitere Singer-Songwriterin wird uns dabei begleiten und uns ihr kreatives Arbeiten erklären. My life has been a tapestry of rich and royal hue. Everlasting vision of the ever-changing view, a wondrous woven magic in bits of blue and gold, a tapestry to feel and see, impossible to hold. Mein Leben war ein Wandteppich von reicher, königlicher Färbung. Ein immerwährendes Versprechen von ständig neuen Aussichten. Ein wundersam gewebter Zauber aus blauen und goldenen Stücken. Ein Wandteppich zum Fühlen und Bestaunen. Unmöglich, ihn festzuhalten. Carole King. Im Konzert der vier klassischen Singer-Songwriterinnen, mit denen wir uns beschäftigen, ein ungewöhnlicher Fall. Obwohl man das, wenn wir uns Carole King als Tarotkarte vorstellen, gar nicht vermuten würde. Karte Nummer 14. Der Ausgleich. Ich schreibe Songs über Hoffnung, Songs über Liebe, Songs voller roher Gefühle. An diesen Themen hänge ich wirklich fest. Dabei liebe ich es aber mehr zu beschreiben, wie Beziehungen funktionieren als herauszufinden, warum sie funktionieren. I think Carole King, this is Catherine again talking, I think Carole King is just so important in the singer-songwriter, especially the female singer-songwriter genre, as you put it, of the late 1960s. Ich denke, Carole King ist eine zentrale Figur für das weibliche Singer-Songwriter-Genre. Interessant an ihr ist, dass sie nicht den Weg der anderen ging, die wir erwähnt haben, die von Anfang an ihre eigenen Lieder sangen. Carole King und ihr späterer Ehemann Jerry Goffin wurden schon 1960 vom Brill Building als Songwriting-Duo unter Vertrag genommen. In dem gleichnamigen Gebäude in New York saßen damals alle wichtigen US-Musikverlage. Interessanterweise wusste sie, dass Texten der schwächste Teil ihrer Begabung war. Also schrieb Jerry Goffin die Texte. Auch den ihres berühmten Songs Will You Still Love Me Tomorrow, obwohl er eine weibliche Perspektive einnimmt. Carole King sagte dazu immer, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Gefühle universell sind und in gewisser Weise kein Geschlecht haben. Weitere Hits des Duos King-Goffin, Chains, später auch von den Beatles aufgenommen, The Locomotion, One Fine Day und viele andere. 1968 ließ sie sich von Goffin scheiden und wurde zur Solokünstlerin. And this is the beginning of the Carole King that I think we all know and love today. Tapestry came out in 1971. It was a huge hit. Und so entstand die Carole King, die wir heute alle kennen und verehren. Ihr Album Tapestry kam 1971 heraus und wurde ein Riesenhit. I think also in terms of Carole King being perceived as less interesting, I mean, dass Carole Kings Musik manchmal als weniger interessant wahrgenommen wird, verwundert nicht angesichts ihres Hintergrunds, dem Brill Building Pop der 1960er Jahre. Ihr Sound und ihr Stil sind uns vertrauter und deshalb geben wir ihr nicht so viel Anerkennung wie etwa Laura Nyro oder Joni Mitchell, die experimenteller unterwegs waren. Dabei ist ihre Karriere doch eigentlich die starke Geschichte einer Frau, die ausbricht, unabhängig wird und uns ihre Lieder, weil sie diese nun selbst singt, plötzlich viel näher bringen kann. But now that she's singing them as the author of the songs, we can kind of get a little bit closer to the songs and to her. He moved with some uncertainty, as if he didn't know just what he was there for, where he ought to go. Once he reached for something golden hanging from a tree, and his hand came down empty. By Tapestry finde ich das ganz bezeichnend, dass da also eine Frau mit der Katze am Fenster in einem gemütlichen Pullover sitzt. Also dieses nach innen zurückziehen. Das Foto strahlt einfach auch schon eine enorme Privatheit aus. Ich gebe euch hier Einblick in mein Wohnzimmer. Und so ist dann auch die Musik. So klingt die Musik räumlich. Der Raum, der aufgemacht wird durch den Einsatz von Halle etc. Aber auch was die Texte und die Themen angeht. Passt aber auch ganz gut, weil sie sich ja der Geschichte nach geweigert hat, auf die Bühne zu gehen, selber im Mittelpunkt zu stehen. Und das passt zu diesem Rückzug ins Private, dieses Intime. Es musste also erstmal quasi ihr Moment kommen in der Popgeschichte, wo das funktioniert, wo man auch nicht so einen extrovertierten Performer auf der Bühne sehen möchte, sondern jemand, dem das fast unangenehm ist und jemand, der hinter dem Klavier sitzen bleibt und dann noch James Taylor vorstellt, der sich dann auch auf die Bühne setzt und eben nicht die Haare schüttelt oder sowas zum Rhythmus. Um das neue und neuerdings mögliche Selbstbewusstsein der Singer-Songwriterinnen klarzumachen, erinnert Ralf von Appen an die Girl-Groups der frühen 1960er Jahre. Die Supremes, die Chantels, für die ja Carole King auch geschrieben hat, bei Motown und in New York, wo aber wirklich die Frauen sogar in dem Sinne buchstäblich austauschbar sind. Also ganz brutal, wenn da jemand zu viel gewogen hat, dann hat man jemand anders geholt bei den Supremes. Und er erinnert an Vorläuferinnen. Nina Simone etwa, mit dem von ihr geschriebenen Protestsong Mississippi Goddamn aus dem Jahr 1964. Wird aber nie in die Kategorie gesetzt, weil zu sehr Jazz, dunkle Hautfarbe. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows. insofern ist Singer-Songwriter schon eines der Genres, wo Frauen überhaupt die Möglichkeiten hatten, künstlerisch anerkannt zu werden und im Mittelpunkt zu stehen, ohne nur, wenn man es ganz negativ beschreibt, eine Marionette zu sein. Und das völlig zu Recht. Denn ihre Musik ist, wie Ralf von Appen noch einmal betont, gut gemacht. In dem Sinne, dass wir wenig Klischees haben, dass wir interessante Akkordverbindungen haben, dass wir, ich glaube, auf dem Album von Tapestry 4 oder 5 verschiedene Typen haben, wie so ein Song aufgebaut sein kann. Also Verse-Chorus-Form, AABA-Form, strophische Form. Da gibt es eine große Bandbreite, weil Carole King eben jemand ist, die schon lange Songs geschrieben hat und alle Register beherrscht. Und deswegen ist eine große Vielfalt und eine gewisse handwerkliche Qualität einfach da. Die Idee des Coming Home war, glaube ich, zentral in den 70er Jahren, warum auch immer, das müsste man mal schauen, aber wie oft das Wort Home and Friends vorkommt in den Texten, wäre mal eine Aufgabe für Leute, die quantitativ Wörter auszählen möchten. Es gibt so Studien, die tatsächlich die Personalpronomen vergleichen und die dazu im Ergebnis kommen, dass gegenwärtig in den letzten 10, 20 Jahren I enorm wichtig ist und kein We mehr. Und dann kann man halt da irgendwie seine sozialkritischen Schlüsse draus ziehen. Aber die Themenwelt Zuhause und Freunde war in den frühen 70ern relativ groß. War es Carole King, die viel mit Klavier gemacht hat? Ja, ich glaube, das ist mir aufgefallen als Pianistin, wo ich dachte, wow, sehr interessante Klavierparts. Noch bevor du das Wort Bekenntnis gesagt hattest, dachte ich, okay, diese ganzen Texte haben so eine bekennende Qualität. So wie eine Art musikalisches Tagebuch. Und ich glaube, in dieser Unfiltriertheit, dass man ja sagt, okay, jetzt mache ich das, ohne da zu sagen, oh, das stellt mich aber in diesem oder jenem Licht dar, das ist etwas, was einen besonders reizt. Also man einen ganz direkten Weg in die Psyche einer Person hat. In einem der Lieder, die ich gerade in der Forschung verwende, das Lied wurde speziell komponiert für die Forschung. Es werden 7 Monate alte Babys mit ihren Familien eingeladen in das Labor. Da ist natürlich der Text jetzt nichts Weltbewegendes, ja. Also diese Komplexität, die da in diesen Gefühlen und diesen Texten ausgedrückt wird, die spielt da überhaupt keine Rolle. Und ich glaube auch, dass der aktuelle Forschungsstand über Emotionen vielleicht noch nicht ganz dem gewachsen ist, was in diesen Liedern vielleicht ausgedrückt werden kann. In der Psychologie geht es oft um Gefühl 1, Gefühl 2 und wie man von Gefühl 1 zu Gefühl 2 kommt. Aber was natürlich in diesen Liedern irgendwie ausgedrückt wird, ist eine Wechselwirkung, eine Überlagerung von mehreren Gefühlen. Und diese Komplexität, ja, die ist, glaube ich, in den psychologischen Modellen noch nicht wirklich abgebildet. 1972 erhält Carole King als erste Frau einen Grammy für den besten Song des Jahres, You've Got a Friend, und das beste Album des Jahres, Tapestry. Außerdem erhält sie 2 Grammys in den Kategorien Single des Jahres für It's Too Late und beste weibliche Gesangsdarbietung Pop für den Song Tapestry. Vor ihr hatten schon 2 andere Frauen, Judy Garland und Barbara Streisand, Grammys für das beste Album des Jahres erhalten. Doch darauf befanden sich keine Songs, die sie selbst geschrieben hatten. Joni Mitchell hatte bereits 1969 einen Grammy für das beste Album des Jahres erhalten, Clouds. Allerdings in der Kategorie Folk und nicht in der begehrten Hauptkategorie. 1975 erhält sie ihn dann für ihren Song Down to You aus dem Album Caught in Spark. Die Singer-Songwriterinnen stehen im Zenit ihres Ruhms und verkaufen so viele Alben wie nie mehr davor oder danach. Wie das Singer-Songwriter-Genre überhaupt eines der Langspielplatten und nicht der Singles ist. Junge Erwachsene sind das Zielpublikum, reifer gewordene Hippies mit mehr Kaufkraft, die beim Zuhören ganz bewusst einem Kunstprojekt folgen sollen. Everything comes and goes, pleasure moves on too early and trouble leaves too slow. Just when you think you finally got it made, bad news comes knocking at your garden gate. Knocking for you, constant stranger. You're a brute, you're an angel. You can crawl, you can fly too. It's down to you. It all comes down to you. Die Harmonien von Joni Mitchell sind so fast befremdlich, wenn man sich die Poplieder vielleicht von heute anhört. So eine ganz, ganz eigene Art von Harmonien, die sich nicht so leicht vielleicht einer Emotion zuordnen lassen. Und die damit ihren Texten folgen, von denen Anja Shaoxing-Tsui ja ebenfalls schon sagte, dass sie interessante Mischgefühle transportieren. Man könnte an dieser Stelle fragen, warum die selbstbestimmte Frau im Rampenlicht nicht schon lange vor Joni Mitchell, Laura Nero und Carole King in der musikalischen Geschichte der Menschheit aufgetaucht war. Catherine mentioned the classic blues singers. Catherine erwähnte ja schon Bluessängerinnen. Und dann gab es Opernsängerinnen. Auch die schrieben aber nicht ihre eigene Musik. Es gab Komponistinnen im 19. Jahrhundert. Einige von ihnen sangen und spielten auch ihre Werke. Doch das war alles eine sehr private, häusliche Angelegenheit. Kind of uncovered and studied and used as examples. So it probably was happening. Wir fangen gerade erst an, uns mit dieser verdeckten Seite der Geschichte der Singer-Songwriterinnen zu beschäftigen. If women weren't expected to be composing and performing in public. Wenn von Frauen gar nicht erwartet wurde, dass sie öffentlich auftreten, gab es auch gar nicht die Absicht, dies zu dokumentieren, wenn sie es doch taten. Ich merke gerade, wie viele meiner Antworten sich auf die sozialen Bedingungen von Frauen beziehen. Und natürlich muss eine Singer-Songwriterin, die ja allein auftritt, nicht mit einer Band proben. Sie muss also das Haus nicht verlassen. Sie kann jederzeit bei sich proben. Ich denke, darüber sollte man nachdenken. Denn wie gesagt, die Musikindustrie wurde von und für weiße Männer gemacht. Doch dann gibt es diese Figur, die schon viel älter als die Musikindustrie ist und von der wir nicht wissen, ob es sie nicht auch in der weiblichen Form gab. The traveling musician, the bard, you know, the singing poet, right? So der Barde, der singende Dichter, der Troubadour, das ist vielleicht wirklich der Vorläufer der Singer-Songwriter. Und ich denke, jemand wie John Dowland würde da ziemlich gut reinpassen. But yeah, I think John Dowland, you know, would fit that bill. Der war Lautenist und Sänger. Und er hat seine eigenen Sachen gesungen. Also eigentlich das klassische Verständnis eines Singer-Songwriters. Der bringt all das mit. Der war ein Star seiner Zeit. Das war eine sehr fruchtbare Phase zur Zeit Elizabeth. Come again, sweet love doth now invite. Thy grace is that refrain to do me due delight. Wenn ich Wohlklang hören möchte, wenn mir danach ist, mich zu baden, mittels von Stimmen, dann wähle ich das aus. Traveling in some vehicle, a defector from the petty wars, but shall shut love away. There's comfort in melancholy when there's no need to explain. It's just as natural as the weather in this moody sky today. Gerade bei dem Thema, worüber wir sprechen, hat es ja ganz viel mit, ja, Poesie zu tun, aber auch mit einer Direktheit, mit einer Unmittelbarkeit. Also du willst da, glaube ich, auch dieses, was wir bei Joni Mitchell auch so haben, so unverfälscht und unverblümt. Du willst da auch irgendwie dich dem aussetzen. I see something of myself in everyone, just at this moment of the world. Verbindet die Troubadourin Joni Mitchell und den Songwriter und Lautinisten John Dowland, dass sie beide am Übergang von Musik zu Literatur gearbeitet haben? Übergang, das klingt immer so, eins kommt und das andere geht, aber ich weiß, was du meinst, wo sich vielleicht beides eins zu eins trifft. Also, wo man wirklich nicht sagen kann, hier ist die Musik das Hauptgewicht, hier ist das Wort. Um das Jahr 1600 herum haben Claudio Monteverdi in Italien und die Lautenisten in England das begleitete Sololied aus der existierenden Volksmusik entwickelt. Sie sind für Holger Krause die Erfinder unserer modernen Songs. Und über diese Form finden die John Dowland interpretierenden Sänger von Amacord mit den Troubadourinnen unserer Zeit zusammen. Diese, vor allem Laura Nero und Joni Mitchell, aber auch Carole King, wenden sich in den 1970er Jahren immer stärker dem Jazz zu. Ihre künstlerische Reputation steigt weiter. Laura Nero probt mit Miles Davis in New York. An der Seite von Joni Mitchell spielen junge Virtuosen wie Jaco Pastorius oder Pat Metheny. Ihr kommerzieller Erfolg lässt derweil nach. Barney Hoskins. Well, it's a fascinating career. Die Karriere der Nero fasziniert mich, weil sie so einzigartig ist. Sie hatte schon früh außerordentlichen Erfolg mit ihren Songs, aber sie wollte niemals ein großer Star sein und gab ihren Ruhm dann sozusagen einfach auf. Das heißt, sie lebte ab dem Ende der 1970er Jahre sehr zurückgezogen von den Tantiemen ihrer Songs. Nicht viele gehen diesen Weg. Aber sie war eben nie Teil dieser Laurel Canyon Szene um David Geffen, der Mann, der interessanterweise auch der Manager von Judy Sill und Joni Mitchell war. Das wollte sie auch niemals sein. Plays a role in the life and career of Laura Nero and then Joni Mitchell. And then Judy Sill. What I want to say about her and Joni and was ich über sie und Joni und die anderen Singer-Songwriterinnen sagen will, ist das. Sie waren bereit, viel weiter zu gehen als ihre männlichen Kollegen. Sie gingen mehr Risiken ein, künstlerisch, aber auch darin, mit uns ihre tiefsten Emotionen zu teilen. Ja, und viele Männer finden es deshalb auch schwierig, Laura Nero zu hören. Genauso wie sie sich irgendwie von Kate Bushs oder Björks experimentellen Songs bedroht fühlen. Und ich glaube, Laura Nero hat den Grundstein für das alles gelegt. The groundwork for that. Zigaretten. Ich sitz ganz allein hier mit meinem Rauch und meiner Asche. Nimm ich heute Nacht mit auf einen Flug? Vielleicht gibt es auf dem Mars ja gute Neuigkeiten. Wer bin ich? Ich bin der Blues. Also mein Bild von ihr durch diesen Song ist eine große Natürlichkeit. Ziemlich direkt. Dass sie vielleicht mehr als die anderen in ihre Stimme legt. Also sprich Natürlichkeit gemeint, die Stimme als natürlichstes Instrument ist bei ihr so die Hauptschlagader. Unverblümt auch, ne? In dieser starken Subjektivität erkennt Holger Krause eine Botschaft. Wir wollen nicht abhängig sein von dem, was Männer machen. Der Impetus, sich zu befreien. Bei Aretha Franklin zum Beispiel, da ist der auch da. Aber ich glaube, dort ist der stärker vorhanden mit Rassismus und so weiter, als auf der Selbstbestimmungsebene ihres eigenen Subjekts als Frau. Insofern ist eine Taylor Swift, die scheinbar über allem schwebt und auf niemanden mehr hören muss, die ist eigentlich nur denkbar mit diesen Figuren, mit diesen wichtigen Frauen der 60er, 70er Jahre. Sie spielt auch sehr mit ihrer Stimme. Sie hat so diese Glissandi, die in manchen Instrumenten überhaupt nicht möglich sind. Also so, sie moduliert ihre Stimme auf und ab und kümmert sich nicht um Tongrenzen, also wie man das auf einem kategoriell funktionierenden Instrument vielleicht machen muss. Gesang ist überall auf der Welt dokumentiert. Wir benutzen Gesang, um Kinder zu beruhigen. Wir benutzen Musik, um dazu zu tanzen. Und es gibt Musik auch im Liebeskontext. Überall auf der Welt. Und deswegen wahrscheinlich auch für Männer und für Frauen. Ja. Sie steht in Flammen und im Unterrock und ihr Blick trifft wie ein Beil. Tausend Jahre, bis das erste Glas flog. Und jetzt bleibt nichts mehr heil. Jetzt ist sie gefährlich, er hat sie nie so gesehen. Katze im Sprung mit Funken im Fell. Sie hat ihn auf den Knien und er findet sie so schön. Blutrote Krallen und ihr Biss ist blitzschnell. Ich erfinde Geschichten. Ich überlege mir, über welche Figuren ich die erzähle. Also das ist schon alles Fiktion. Die deutsche Singer-Songwriterinnen-Legende Ulla Meinecke nimmt uns mit in ihren kreativen Kosmos. Ja, das ist das Genre, wo ich eigentlich reingehöre. Das ist jetzt zwar Englisch, aber Liedermacher trifft es eigentlich gar nicht. Es ist ein ganz eigenes Genre. Es ist musikalisch eine völlig andere Form. Singer-Songwriter mit den Wurzeln in der Rockmusik, würde ich sagen. Liedermacher. Texte, lang und sprechend, im Mittelpunkt, die Musik begleitet. Singer-Songwriter, beide gleichwertig zu einem Kunstlied verwoben. Hat Ihr Genre für Sie eine dichterische Qualität? Ja, natürlich. Es ist auch ein Geschenk, wenn man ein Talent dafür hat und Einfälle hat. Und ich merke auch genau, ob das das richtige Wort ist. Und ich bastle auch so lange an einem Text rum, bis es das richtige Wort ist. Und nicht irgendwie nur fast. Ja? Und es lohnt sich. Sie hat alles zerdacht, konnte alles verstehen. Doch dann hat sie sich durch seine Augen gesehen. Endstation Sehnsucht. Und Marlon, Marlon schreit Stella. Liebe, Liebe, auf dem letzten Blick, Flamme aus dem frischen Riss. Liebe, Liebe, auf dem letzten Blick, war es nicht das Paradies? Bei Ulla Meinecke wandelt sich das Bild der Singer-Songwriterin. Sie ist die Schirmherrin ihrer Songs. Ihre Stärke ist das Texten. Und da ich ganz gerne qualitativ so hochwertige Kompositionen hätte, wie die Texte es sind, habe ich mich dann immer an die verschiedensten Komponisten gewandt, die dann, wenn sie damit was anfangen konnten, dazu Kompositionen gemacht haben. In meinen Verträgen stand erstaunlicherweise, die letzte Entscheidung liegt immer bei der Künstlerin, weil ich sonst nicht unterschrieben hätte. Ich dachte, dass ich am besten weiß, wie meine Songs sein sollen. Es ging mir als Kind schon so. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, hessischen Hinterland. Mein Bruder mochte seine Lederhosen nicht. Ich habe sie irgendwann geerbt. Ich habe diese Lederhose geliebt. Ja. Und dann haben Leute oft, da war ich noch ein Kind, gesagt, na, du möchtest bestimmt ein Junge sein. Das hat mich verblüfft und ich habe so dann auch drüber nachgedacht mal irgendwie. Bis ich rausgekriegt habe, und das hat mich dann erleichtert, diese Erkenntnis, nee, dass ich ein Mädchen bin, das lässt sich ja irgendwie auch nicht ändern. Das ist schon ganz okay, das ist in Ordnung. Ich wollte aber dieses freiere Leben der Jungs. Das war ja der Antrieb. Für ihre Karriere als Singer-Songwriterin. Lange bevor wir auf die Welt kommen, hören wir das Singen des Blutes. Stimmen können, naja, kann ja jeder sich jetzt Beispiele vorstellen. Heilend können sie sein. Zerstörerisch. Eine Stimme kann Terror verbreiten. Kann trösten. Ich singe wirklich den Song. Also ich singe keine Töne oder lausche nicht irgendwie den Tönen nach, dann kann man auch gleich aufhören. Singen kommt von Sprechen, so wie Tanzen von Gehen und Stehen kommt. Und vom Zuhören. Ulla Meinecke lobt Don Henley, Schlagzeuger der Eagles und später erfolgreicher Singer-Songwriter, für sein Soloprojekt. Das ist eben auch das Phänomen an Poesie. Oder der Mann lebt einen Ozean weit weg, ist ein Mann, im Gegensatz zu mir, und erlaubt mir tiefe Blicke in eine Männerseele. Und das finde ich sehr schön. Ulla Meinecke nimmt uns auf einen kleinen Textworkshop mit. Die Musik ihres Songs, Der Stolz italienischer Frauen, hat Herwig Mitteregger komponiert. Sie nennt die Elemente Thema, Aufbau, Stil. Es ist ja, der Refrain beginnt immer mit den Worten Liebe, Liebe auf den letzten Blick. Das war auch das, was mich interessiert hat. Leute, die schon ewig verheiratet, lange zusammen oder so. Und wenn dann einer von beiden weggeht oder jemand anders hat oder so, dann flammt plötzlich diese Liebe auf den letzten Blick, die wie ein Vulkanausbruch sein kann, flammt die auf, wo du denkst, mein Gott, wo kommt das denn jetzt her? Das ist ja bei vielen meiner Texte, dass die funktionieren wie Filme. So muss es dann sein, molto dramatico. Sie lächelt vom Spiegel und wird wieder klein. Es ist so gut, bei sich zu sein. Eine leise Platte noch. Er sehnt sich zu ihrem Fenster hoch. Er lebte so wenig und träumte so viel. Grüß mir die Nacht, er fühlt sich wohl im Exil. Textlich lassen sich viele Songs der Singer-Songwriterinnen der sogenannten Bekenntnisliteratur zuordnen. Ein Genre, dessen Tradition über Jean-Jacques Rousseau und Michel de Montaigne bis zum Kirchengelehrten Augustinus zurückreicht. In seinen Confessiones aus dem frühen 5. Jahrhundert schlug sich der ganze Umbruch der Spätantike nieder. Als Imperien zerfielen und das alte Denken es den Menschen nicht mehr erlaubte, sich sinnvoll in die Welt einzuordnen. Also bestimmte Augustinus alle menschlichen Beziehungen neu, dachte sie nun geistig. Für den Historiker Heinrich August Winkler begann mit Augustinus und der Gründung einer Westkirche in der Spätantike, die erstmals zwischen Geist und Macht unterschied, überhaupt erst die Idee des freiheitlichen Westens. Selbsterkundung und Selbstzweifel, ob mit Fiktion angereichert oder nicht, sind demnach tief in unsere Gesellschaft eingelassen. Erkennt man den Reichtum dieser Hintergründe, sollte es uns nicht wundern, dass die männliche, troubadourenhaftere Variante des bekenntnishaften Songschreibens bei Bob Dylan im Jahr 2016 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. Aber es sollte uns wundern, dass die Texte von Singer-Songwriterinnen bisher kaum eine Würdigung erfahren. Ich jage ihnen auf den Grund nach, bis ich sie endlich gefangen habe. Träume fallen tief, wo die Stimmen sich vereinen, stöhnen und reimen. Sie warnen mich. Ihre Worte sind ein Wimmern und ein Schäumen. Höre sie weinen. Songs aus großer Tiefe, während ich schlafe. Judy Sill. Karte Nummer 13. Der Tod. Mit Begeisterung Heroin konsumiert habe. Ich wollte einfach den Qualen meiner Kindheit und meinem ganzen Elend entkommen. Gerade bin ich clean. Ich sagte mir, wenn du das mit dem Heroin so lange machen konntest, sollte es ein Kinderspiel sein, davon die Finger zu lassen. Und warum meine Musik wie ein mehrstimmiger Chorgesang klingt, den eine Stimme singt? Weil die ganze Kirchenmusik so klingt. So erreichst du ziemlich schnell das emotionale Zentrum der Menschen. Irgendwas in der Produktion, wo ihre Stimme so klingt, als wäre ihre Stimme ein bisschen hinterlegt durch nochmal ihre eigene Stimme, macht es so, dass es klingt wie ein Chor. Und wenn wir im Chor singen, mit anderen, fühlen wir uns glücklicher, weil mit ihnen verbundener. So bestätigen es neue Forschungserkenntnisse, mit denen Anja Shaoxing-Tsui auch erklärt, warum Judy Sills Songs so schnell unser emotionales Zentrum erreichen. Das ist ein Phänomen, ja. Also die war ja derartig auf der schiefen Bahn und schreibt fantastische Musik. Es ist keine 1:1 Umsetzung von einem Choral oder sowas, einer Melodie, die man kennt. Das finde ich faszinierend, dass ein Künstler es dann schafft, in sich aus sich etwas zu finden, was unverwechselbar ist. Und das macht sie, glaube ich, sehr aus. Und rein musikalisch betrachtet ist es ungeheuer komplex. Und es klingt fast manchmal wie eine sanfte Predigt oder so. Ja, also wie eine, ja, ein Skandieren wäre jetzt zu viel, aber wie ein bisschen herausstellen. Sie ist nicht richtig greifbar. Und das interessiert. Also das macht, glaube ich, so einen Reiz aus, ne? Judy Sill is incredibly unique and forgotten in many ways for a few reasons, I think. Judy Sill ist wirklich einzigartig und ziemlich vergessen. Aber das hat natürlich auch Gründe. Sie kam sehr früh in eine Besserungsanstalt, weil sie mit Drogen erwischt worden war. Und dort war das Orgelspielen für die Kirchengruppe der einzige Spaß, den sie hatte. Dann gibt es aber auch viel Religiosität in ihren Songs, eine Menge christlicher Themen und Bilder. Gleichzeitig ist sie von klassischen Komponisten wie Bach beeinflusst. She was the first person signed on Asylum Records. And Asylum Records was the new label that David Geffen set up. Sie war die erste Person überhaupt, die David Geffen für sein eigenes Label Asylum Records unter Vertrag nahm. Doch sie nahm nur zwei Alben auf, was vor allem an ihrer Drogensucht lag, an der sie auch 1979 starb. Aber auch daran, dass sie sich an keinerlei Regeln hielt. Das hat zwar zu großartiger Musik geführt, doch eben auch zu vielen Reibereien mit der Musikindustrie. Ihre Alben verkauften sich außerdem nicht gut. Als sie im britischen Fernsehen auftrat, sagte sie einmal vor laufender Kamera: "She looked straight into the camera and said, 'Please buy my album, so I don't have to open for these snotty rock stars.'" Seien Sie so nett und kaufen Sie mein Album, damit ich nicht mehr Konzerte zusammen mit eingebildeten Rockstars spielen muss. Judy Hill hat eine ganze Reihe von Künstlern beeinflusst. Es gibt diese BBC-Dokumentation, in der Andy Partridge, der Sänger von XTC, während ihres Songs The Kiss in Tränen ausbricht. Auch Liz Phair, Sean Colvin oder Joanna Newsom haben darauf hingewiesen, wie wichtig Judy Hill für sie ist. Also eigentlich ist ihr Comeback überfällig. She is due a resurgence. Joni Mitchell und Carole King setzen ihre Karrieren bis in die Gegenwart fort. Als Carole King 2015 für ihr Lebenswerk den Kennedy-Preis erhält, den angesehensten Kulturpreis der USA, gibt es eine Gala zu ihren Ehren, die sie neben dem US-Präsidenten sitzend verfolgen darf. Überraschend tritt Aretha Franklin auf die Bühne, setzt sich ans Klavier und fängt an zu singen. Es wird einer ihrer letzten Auftritte sein. Das Video davon ist immer noch im Internet zu sehen. Auf diese Weise bedankt sich die Soul Diva bei Carole King für einen Song, den diese 1967 für Aretha komponiert hatte und der einer ihrer großen Hits werden sollte. Es war eine Auftragskomposition. Arethas Produzent Jerry Wexler hatte zuvor zu Carole King gemeint, er brauche einen Song, in dem sein Schützling als eine natürliche Frau erscheine. Herauskam »You make me feel like a natural woman« mit Jerry Goffins Text und Carole Kings Musik. Und jener glanzvolle Abend 2015. Aber was ist eine natürliche Frau? Im Text bleibt eine Leerstelle. US-Präsident Joe Biden spricht sie indirekt an, als er im Jahr 2021 in seiner Rede zur Verleihung des Kennedy-Preises an Joni Mitchell sagt: "Joni, deine Worte und Melodien berühren die tiefsten Stellen unserer Seele. Weil du das mit uns teilst, was zutiefst persönlich ist und doch universell. Das ist der Grund, warum Millionen von Menschen deine Lieder anhören. Und das Gefühl haben, sie seien nur für sie geschrieben worden. Deine Songs machen die ganze Bandbreite der menschlichen Natur spürbar, wie wir kämpfen, uns überwinden und endlich lieben." Die Natürlichkeit der Frau im Spiegel unserer Singer-Songwriterinnen erscheint so wieder einmal als die Gabe, authentisch zu sein. Ungekünstelt im Sinne von eigenständig, klar, mutig. Und gerade dadurch sphärisch, tief, philosophisch. Thank you. Because of Joni and others and Laura Nero for that matter. Die Erfolge von Joni Mitchell, Laura Nero und anderen Singer-Songwriterinnen führten also dazu, dass die Plattenfirmen nach neuen Jonis und Lauras Ausschau hielten. Für mich hat Joni Mitchell ihre großartigste Musik auf diesen Alben der mittleren 1970er Jahre wie Chord and Spark gemacht. Die Arrangements, das Zusammenspiel der Musiker, das ist alles so außergewöhnlich und klingt immer noch so gut. Ich weiß, die meisten Leute sehen ihr Album Blue von 1971 als die Bibel aller Singer-Songwriterinnen, weil da so viel seelische Selbsterkundung drin ist. Das stimmt auch. Aber was danach kam, war fast noch brillanter. Dasselbe ließe sich auch über die Musik von Judy Sill, Laura Nero und Carole King sagen. Und so enden diese 1970er Jahre. Und damit auch unser Durchgang durch das Jahrzehnt in der langen Nacht über Singer-Songwriterinnen. Er endet im Offenen. Wir werden die Wege dieser Frauen weiter begleiten und den Auftritt eines ganz neuen Künstlertyps erleben. Der weibliche Popstar der 1980er Jahre wird sich dann auch vom Selbstbewusstsein dieser Singer-Songwriterinnen herleiten. August 2024 bezeichnete Carole King in einem öffentlichen Video Taylor Swift als ihre musikalische Enkelin. Doch vor den Enkelinnen kommen die Töchter, also die zweite Generation von Singer-Songwriterinnen, von denen wir am Anfang dieses letzten Kapitels erzählen wollen. Und wir bekommen wieder einen ganz direkten Einblick in den kreativen Kosmos einer singenden und schreibenden Frau. As I was walking down Third Avenue, as I was feeling too much like a woman, as my back rose strong and straight, as a thought popped up, I stopped, looked around myself, looked around myself. Do you remember size of this world? Do you remember I just wanna be that is, that is, little girl I was walking down Third Avenue in New York. I was living there at the time. This is very much a song about my life and about my feelings in that time. As I was walking down an avenue in New York. In dem Song geht es um mein Leben und meine Gefühle in der Zeit, als ich in New York lebte. Ich ging dort eines Tages wirklich die Third Avenue entlang und dachte an meinen Vater. Ich habe ihn immer sehr geliebt. Und in schwierigen Zeiten half mir die Liebe zu ihm, mir Liebe generell vorzustellen. Loving someone is a good memory to have. Während uns Dota Kehr vom Song als Kunstform erzählte und Ulla Meinecke uns ihre Antriebe beim Komponieren schilderte, berichtet uns die norwegische Singer-Songwriterin Rebecca Backen davon, was Musik für ihr Leben bedeutet. It started with the violin and I found that embarrassing to run around with a violin case. Ich fing mit Geige an und fand es als Teenagerin dann peinlich, mit einem Geigenkasten rumzulaufen. Das Singen konnte ich besser geheim halten. Dann lernte ich Klavier, um mich selbst begleiten zu können. Ich sang all das nach, was ich um mich herum hörte. Die wunderschöne Musik in der Kirche zum Beispiel. Doch irgendwann gingen mir die Lieder aus. Da fing ich an, meine eigenen Songs zu schreiben. Ich wollte gar keine Künstlerin sein, sondern durch die Musik mich selbst lebendig spüren. That's how I started writing my own songs. I didn't want to be an artist. I wanted to feel life via music or feel myself via music. Und ich bin so froh darüber, dass ich diese Erkenntnis hatte, als ich noch sehr jung war. Gar nicht auf die Außenwelt zu achten, wenn ich Musik mache. Denn darauf kommt es nicht an. Ich habe nie angefangen, Musik zu machen, um Applaus zu bekommen oder um überhaupt von jemandem gehört zu werden, sondern weil das mein eigenes Bedürfnis war. Und so kann ich Musik machen, die wirklich frei ist. Very firm ground to do music based on freedom. Aber was ist das für Sie? Musik, die wirklich frei ist. That's what I'm touching when I'm doing music. It has nothing to do with identity. It has nothing to do with. Wenn ich Musik mache, gerate ich in Kontakt mit etwas, das nichts mehr mit Identität zu tun hat, mit Gedanken oder sogar mit Gefühlen. Ich versuche da wirklich eine Dimension zu erreichen, die hinter all dem steht. Und wenn das klappt, bin ich absolut fokussiert beim Singen und völlig ausgeglichen. Es geht mir also darum, mit diesem da in Kontakt zu kommen, was jenseits oder hinter oder unter allen Dingen ist. Beyond or behind or underneath identification to anything. Show me the times when I fail. Give me the strength to be free. To ask and receive. To trust when in need. When I tried, when I waited so long, oh, oh, oh, I've been waiting, oh, so long. I give myself total freedom when I work in the studios. Yeah, so ich habe keine Schuld. Anfang der 1980er Jahre, als Rebecca Backen ihren Geigenkoffer gegen ihre Stimme umtauscht, sind die Karrieren unserer Singer-Songwriterinnen der 1960er Jahre einem Stresstest unterworfen. Punk- und Disco-Musik haben die Welt verändert. Die ruhigeren Töne von Carole King, Joni Mitchell und Laura Nero, Judy Sill starb ja bereits 1979, scheinen plötzlich deplatziert zu sein. Aber auch Punk- und Disco-Musik kennen Singer-Songwriterinnen. Ich zeichnete, tanzte, schrieb Gedichte. Ich war nicht begabt, aber fantasievoll genug, damit meine Lehrer mich ermunterten, weiterzumachen. Ich bekam einen Ferienjob in einer nicht gewerkschaftlich organisierten Fabrik, wo ich Lenker für Dreiräder kontrollieren musste. Es war ein erbärmlicher Arbeitsplatz. Während der Akkordarbeit flüchtete ich mich in Tagträume. Ich sehnte mich danach, eines Tages eine Künstlerin zu sein. Patti Smith kommt aus der Punkbewegung und ist wiederum ein neuer Typ weiblicher Künstler. Ja, auch sie hat, wie die Singer-Songwriterinnen, eine Affinität zur Literatur. Doch sonst unterscheidet sie fast alles von ihnen. Ihre Musik ist wild. Und statt mit Ehrlichkeit und Rollkragenpullover tritt Patti Smith mit androgyner Kleidung auf und lässt bewusst unklar, wer sie wirklich ist. Denn wie sagte schon ihr großes Vorbild, Arthur Rimbaud? Ich ist ein anderer. Unterdessen verändert eine andere Frau von München aus die Musikwelt. Donna Summer entwickelt mit zwei anderen Disco-Pionieren, Giorgio Moroder und Harold Faltermeyer, einen elektronischen, tanzbaren Sound, der heute als Beginn von House- und Rave-Musik angesehen wird. Einer der Hits ihres Albums, Bad Girls, aus dem Jahr 1979, ist der von ihr geschriebene Song Dim All the Lights. Patti Smith lösen sich konventionelle Rollenbilder der Frau im Musikgeschäft endgültig auf. Während Donna Summer, die weibliche Stimme, an den elektronischen Kosmos anschließt und damit ebenfalls befreit. Die 80er Jahre sind ja geprägt vom, also wenn ich das mit einem Wort zusammenfassen sollte, dann wäre es vielleicht Künstlichkeit, was die Sounds betrifft. Also akustische Drums, akustische Gitarren, eigentlich auch E-Gitarren, wie wir sie kennen, Bässe, wie wir sie kennen, sind out. Es gibt diese vielen neuen technischen Geräte, die alle so in den späten 70ern auf den Markt kamen. Und es gibt Synthie-Pop als prägendes Genre. Und auch Bands der 60er Jahre versuchen eine Zeit lang nochmal irgendwie dem hinterherzulaufen. Das Undercover-Album von den Rolling Stones hat auch eine Menge technischen Aufwand, um irgendwie modern zu klingen. Aber letztlich sind die Hippies, wenn man so möchte, die Babyboomer in den 80ern erstmal absolut abgeschrieben. Viele sind weg vom Fenster. Auch Neil Young, Bob Dylan, Paul McCartney erleben das dunkelste Jahrzehnt ihrer Karrieren. Und erleben erst nach dessen Ende ein Revival. Wo die Unplugged-Alben dann rauskommen in den frühen 90ern, die wieder genau auf diese 60er-Ideale setzen und wo wir dann mit Grunge auch wieder eine Verehrung von bestimmten 60er-Idealen haben und wo es wieder um handgemachte Musik geht, um Bands, die proben. Das ist quasi ein Jahrzehnt, wo man fast keine Chance hatte als männlicher wie weiblicher Singer-Songwriter. Ausnahmen inbegriffen, auf die wir kommen werden. There was some kind of pressure on these artists to update their sound. Damals krempelten viele Künstler ihren Sound um, weil sie sich dazu gezwungen sahen. Und in vielen Fällen ging das gar nicht gut aus. Ich mag trotzdem irgendwie Joni Mitchells Album Dog Eat Dog von 1985, das sie mit dem Elektromusiker Thomas Dolby produziert hat und auf dem sehr viele Drumcomputer und MIDI-Keyboards zu hören sind. Ich nahm die Morgenzeitung in die Hand. Sie stand voller Scharmützel irgendwelcher Menschen. Sollen sie doch ihren Frieden machen und uns nicht länger anöden. Laura Nero really took a back seat. In den 1980er Jahren verschwand Laura Nero dann immer mehr aus der Öffentlichkeit. Sie hatte einfach keine Lust, mit Thomas Dolby aufzunehmen. Vielleicht war sie auch nicht ehrgeizig genug, um ihren Sound zu verändern. Dann verlor auch die Plattenfirma das Interesse an ihr. Laura Nero stirbt 1997 im Alter von 49 Jahren. There was a kind of resurgence of the idea of. Plötzlich tauchten in den 1980er Jahren wieder junge Singer-Songwriterinnen auf. Sie waren eine Gegenbewegung zu all dieser überproduzierten Musik. Und sie alle, Tracy Chapman, Susan Vega und andere, nannten Joni Mitchell als ihr großes Vorbild. Cited Joni as their queen, really, their great influence. Tracy Chapman to me was. Tracy Chapman stach für mich heraus. Sie hatte ihre ganz eigene Stimme und ihre ganz eigene Art zu schreiben. She really had talent on that kind of level. She just had. Fast Car ist so gut wie alles, was Joni je in dieser Richtung geschrieben hat. Fast Car is almost as good as anything, really, that Joni ever wrote in its way. Für den Sänger Holger Krause werden im Rückblick die Unterschiede für Musikerinnen in den 1960er Jahren und heute sichtbar, mit den 1980er Jahren als einem wichtigen Übergang. Also wenn du das Beispiel nennst, Carole King schrieb, und die hat sich gar nicht richtig getraut. Und das ist ja alles ein Ausdruck davon. Ne? Und heute ist nicht alles eitel Sonnenschein, um Gottes Willen. Aber unter Musikern auf jeden Fall gibt es heute überhaupt keine Unterscheidung. Und es gibt genauso viele Frauen wie Männer. Gerade Rebecca Backen, auch eine Musikerin, die ich sehr lange viele CDs, viele Platten schätze. Oder auch Tracy Chapman, Liz Wright. Das sind alles so Damen, die. Also ich bin da ungeheuer dankbar, dass Alanis Morissette, dass die da sind. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. There's an expectation, I think, along gender lines within the music industry. I forget who said this quote. In der Musikindustrie heute gibt es allerdings immer noch geschlechtsspezifische Erwartungen. Ich habe vergessen, von wem dieses Zitat ist, aber es geht so. Wenn Judy Sill so hübsch wie Nick Drake gewesen wäre, hätte sie mehr Alben verkauft. Ich lasse das mal so stehen. Anja Shaoxing-Tsui findet nicht, dass heutige Popmusik im Vergleich zu den Songs der klassischen Singer-Songwriterinnen eine geringere Qualität hat. Was man aber objektiv bemerken kann, sagt sie, ist, dass Elemente der Wiederholung relevanter geworden sind. Das ist mir auch aufgefallen bei den Singer-Songwriterinnen, dass wenig sich wiederholt. Natürlich melodische Elemente und so weiter und so fort. Aber diese Überbetonung von Elementen durch Wiederholung, die habe ich da nicht gehört. Und da sich bei Ihnen so wenig wiederholt, kann man sicherlich auch schwieriger sagen, was die unterscheidenden Merkmale in den Musiken unserer vier Singer-Songwriterinnen sind. Fragen wir trotzdem nach. Ich glaube, bei Joni Mitchell geht es mehr um den Text. Das ist mein Gefühl. Und der Gesang mutet fast spontan an. Bei Laura Nero, glaube ich, ist es mehr das Ganze, auch in dieser Instrumentierung. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Carole King versuchte in den 1980er Jahren ebenfalls, sich mit einem veränderten Sound, dem von Künstlichkeit geprägten Musikgeschmack, anzupassen. Sie blieb damit erfolglos und zog sich auch nach privaten Rückschlägen für Jahre aus dem Musikgeschäft zurück, bis ihre Songs ab den 1990er Jahren wiederentdeckt wurden und ein später Reigen der Ehrungen einsetzte, dessen Höhepunkt der Kennedy-Preis 2015 aus der Hand von US-Präsident Barack Obama war. Ihr Album Tapestry war übrigens auch eines der ersten Alben, das ich mir gekauft habe. Es hielt sich 6 Jahre lang in den Charts, ist eines der meistverkauften Alben der Geschichte und voller Lieder, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen. Lieder über das Zuhause, über Freundschaft und Verletzlichkeit. Carol ist dabei immer diese ehrliche, ungeschminkte Stimme geblieben, wie eine Art Freundin, die dich begleitet. Aus dem Konzept der Singer-Songwriterin wurden in den 1980er Jahren schließlich 2 Konzepte. Zum einen gab es eben jüngere Singer-Songwriterinnen wie Tracy Chapman und Susan Vega, später Tori Amos und Amy Mann, die musikalisch den Spuren ihrer großen Vorbilder folgten. Was nicht immer auf offene Ohren stieß. Der bereits erwähnten Rosie Vela, einem ehemaligen Model, sprach man schon aufgrund ihres Aussehens die Fähigkeit ab, so virtuos und intellektuell bewandert wie die Singer-Songwriterinnen zu musizieren. Obwohl die Songs auf ihrem einzigen Album Zazu von 1986 stark und authentisch klingen. Madonna machte es anders. Sie übernahm die Tugenden der künstlerischen und ökonomischen Unabhängigkeit von den Singer-Songwriterinnen der 1960er Jahre und wandte sie auf die Musik an, die sie mochte. Disco-Musik. So schuf sie etwas Neues, Mächtiges. Den weiblichen Popstar der Gegenwart. You're a boy. Madonna really. Ich denke, Madonna hat sich immer darauf konzentriert, sich selbst darzustellen. Und sich selbst als jemand, der sozusagen fertig vom Himmel gefallen ist. Deshalb liegt es bei ihr eigentlich fern, über Einflüsse zu sprechen. Aber wenn man genau hinhört, kriegt man sie mit. You also have, yeah, these more sort of confessional phases, which are a little bit more domestic, a little bit more intimate. Und auch bei ihr gab es diese Phasen, in denen sie stiller und streckenweise sogar bekenntnishaft unterwegs war. You're absolutely right. We didn't mention Madonna, but then of course there's lots of people we haven't mentioned. We didn't talk really about Kate Bush or anything like that. Völlig richtig. Wir haben Madonna vergessen. Aber es gibt so viele, über die wir eigentlich noch reden müssten. Kate Bush zum Beispiel. The music she has without the influences of people like Joni and Carole King. She certainly. Jedenfalls glaube ich, dass Madonna nicht ohne den Einfluss von Musikerinnen wie Joni Mitchell oder Carole King zu denken ist. Madonna brachte das Selbstbild dieser starken Frauen in eine neue Zeit, die von Disco-Sounds und Black American Music geprägt war. Und von ihrer inneren Einstellung her ist sie Joni und den anderen gar nicht so unähnlich. Dance Music and R&B and, you know, Black American Music. Auch sie hat in ihren Songs immer wieder sehr emotionale Themen wie die eigene Kindheit erforscht. Sie ist also gar nicht riesig weit von den Singer-Songwriterinnen der 1960er Jahre entfernt. In terms of her writing and her themes, you know, she's not a million miles from any of the women that we've talked about from the 60s and 70s. Einer dieser intimeren Songs von Madonna heißt Live to Tell. Leben, um zu erzählen. Gesungen aus der Perspektive einer Frau, die als Kind häusliche Gewalt erlebte. Die eigenen Wunden verwandeln sich erst durch das Mitteilen in Stärken. Ein Stück fast klassischer Bekenntnisliteratur. Instrumentierung war ganz anders und die Stimme ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und schwerer zu verstehen dann auch als ein Resultat. Und ich musste mir dann den Text nochmal durchlesen, indem ich ihn mir gegoogelt habe. Ich habe ein Märchen zu erzählen, das sich nicht mehr verstecken lässt. Ich war für diese Prüfung nicht bereit. Zu blind, um seine Botschaft zu verstehen. Ein Mensch kann sich so oft belügen. Das habe ich perfekt gelernt. Jetzt will ich leben, um zu erzählen vom Geheimnis tief in mir. Es wird brennen bis dahin. Ich kenne Schönheit, habe sie gesehen und ihre Milde gespürt. Das Licht, das dir verborgen ist, es leuchtet in mir. Du kannst es mir nicht nehmen. Die Verwandtschaft mit diesen anderen Singer-Songwriterinnen besteht durch diese bekennende Qualität ihres Texts. Und ich glaube, Taylor Swift macht das auch. Bekennende Lieder gibt es seit Ewigkeiten. Und Minnegesang war ja nichts anderes als ein Bekenntnis in Gesangsform. Auch in Stücken, die im Auftrag gegeben worden sind, gibt es diese bekennende Note. Und vielleicht ist es deswegen auch etwas, was immer noch relevant ist, weil wir so etwas eben mögen. Und obwohl auch Minnegesang fast ausschließlich von Männern dokumentiert ist, nur aus dem mittelalterlichen Frankreich wissen wir von Minnesängerinnen, dürfen wir deshalb annehmen, dass bekenntnishaftes Songschreiben seit Jahrhunderten von Männern wie Frauen betrieben wird. Noch einmal und ganz anders bezieht sich Madonna übrigens direkt auf das Erbe der Singer-Songwriterinnen, als sie einen ihrer wichtigsten Begriffe in einem Albumtitel zitiert. Gemeint ist Confessions on a Dance Floor. Bekenntnisse auf der Tanzfläche. Madonnas Album aus dem Jahr 2005. Womit sie sich, typisch Madonna, auch gleich wieder ironisch von diesem Begriff emanzipiert. Oder ihn auf ihre Weise ganz aufrichtig füllt. Indem sie uns eben die Tanzfläche als ihren allerpersönlichsten Ort vorführt. Gomena sai. Muje maguro. Ishe. Madonna wird, ob das jetzt zutrifft oder nicht, ja häufig in der Öffentlichkeit so dargestellt, als sei sie genial darin, die richtigen Kollaborateure auszuwählen. Also man hat selten die Idee, dass Madonna ihr Innerstes nach außen kehrt und was ganz alleine macht, sondern wir haben dann Mir Weiß auf dem Music-Album oder Leute von Chic in den frühen 80ern, mit denen sie zusammengearbeitet hat. Also immer sehr gut darin, die richtigen Produzenten zu finden, um am Puls der Zeit oder sogar leicht davor zu sein. Und ich weiß einfach schlicht nicht, ob die Melodie, die Harmonik von Like a Virgin von Madonna stammt oder ob es nur der Text ist. Aber die Art, wie sie auftritt, eben ohne Akustikgitarre und Klavier, lässt mich denken, dass sie eine andere Art von Songwriterin ist, ohne ihre Leistung zu schmälern. Eine, die sich auch immer stark über das Thema Sex vermarktet hat, meint Ralf von Appen. Ein weiterer Unterschied zu Singer-Songwriterinnen, wie wir sie kennen. Vielleicht würde ich sogar die Gegenthese wagen, dass die Singer-Songwriterin zumindest der frühen 70er Jahre fast am weitesten davon entfernt waren, über ihren Körper wahrgenommen zu werden. Und das heißt nicht, dass nicht weibliche Klischees trotzdem eine Rolle spielen. Also die verletzte Frau, die sich dann doch über eine Beziehung definiert oder sowas, das mag schon sein. Aber ich glaube wenig über das Aussehen. Die Art der Vermarktung ist bei den Singer-Songwriterinnen, auch bei Joni Mitchell, nie so körperbetont gewesen, wie es bei Madonna oder Popstars der 80er, 90er Jahre war. Oder wie im Hip-Hop oder dergleichen. Vielleicht auch ein Vorbild für Taylor Swift, die sich zwar auch mit viel Haut auf der Bühne zeigt, aber ich habe immer den Eindruck, dass das nicht darauf zielt, ein Männerpublikum zu erreichen. Also auf den Covern haben wir keine nackte Haut. Und es wirkt bei Taylor Swift so, als wäre das eine Art von Sportleitung, die ihr das Tanzen auf der Bühne erleichtert und nicht, wo es darum geht, sich auf eine bestimmte Art und Weise anzuziehen oder auszuziehen, um viele Männer anzusprechen. Für den weiblichen Popstar der Gegenwart ist vor allem eines an den Singer-Songwriterinnen interessant: das Konzept der unabhängigen Frau, die möglichst viele Fäden ihrer Karriere selbst in der Hand hat. Die Singer-Songwriterin wird im Pop, wo Arbeitsteilung üblich ist und noch nie erwartet wurde, dass man alle Songs selbst schreibt, zur Schirmherrin ihrer Künstlerperson und ihres Sounds. Sie ist manchmal Mitautorin ihrer Songs, manchmal Alleinautorin, manchmal überhaupt nicht an der Komposition ihrer Songs beteiligt. Und genau deshalb lief ein öffentlicher Vorwurf von Lady Gaga gegenüber einer sehr geschätzten Kollegin im Jahr 2016 auch ins Leere. Madonna und ich sind sehr unterschiedlich. Ich will nicht respektlos gegenüber Madonna sein. Sie ist eine nette Frau und sie hat eine fantastische Karriere hinter sich. Ja, sie ist der größte Popstar aller Zeiten. Aber ich spiele eine Menge Instrumente, schreibe meine eigene Musik, verbringe viele Stunden am Tag im Studio, um Songs zu produzieren. Das ist etwas anderes als das, was sie macht, sagte Lady Gaga in einem Interview bei Apple Music. Worauf Madonna per Instagram antwortete: Ich kann dich nicht hören. Bin zu sehr damit beschäftigt, großartig zu sein. Eines sollte aber ebenfalls klar sein: Wer die weiblichen Popstars von heute unterschätzt, könnte es schnell mit dem ausgestreckten linken Arm von Lady Gaga zu tun bekommen. Darauf befindet sich nämlich ein Tattoo mit einem Zitat von Rainer Maria Rilke. Prüfen Sie, ob der Grund, der Sie schreiben, heißt, in der tiefsten Stelle Ihres Herzens seine Wurzeln ausstreckt. Gestehen Sie sich ein, ob Sie sterben müssten, wenn es Ihnen versagt würde, zu schreiben. Dieses vor allem, fragen Sie sich in der stillsten Stunde Ihrer Nacht, muss ich schreiben? Die Musik ist weiblich, schrieb die Wochenzeitung Die Zeit im Februar 2024, als die wichtigsten Grammys des Jahres allesamt an Frauen gegangen waren. The big man arrives. Disco dancers greet him. Plain clothes cops greet him. Small town big man, fresh lipstickless name. Sophomore jive from victims of typewriters. The band sounds like typewriters. The big man, he's not listening. His eyes hold Edith, his left hand holds his right. Kein Wunder also, dass die Wertschätzung für die Singer-Songwriterinnen der 1960er Jahre anhaltend groß ist. Zumindest unter Musikerinnen und Musikern. Als Herbie Hancock Songs von Joni Mitchell auf einem ganzen Album neu interpretierte, kam im Jahr 2006 auch Tina Turner ins Studio. Joni Mitchell selbst hatte zahlreiche ihrer Songs in diesem Jahrzehnt mit gereifter Stimme neu eingesungen, die Ergebnisse polarisierten. Wie auch manche Aussagen der Künstlerin in den zahlreichen Büchern über sie, die ab der Jahrtausendwende erschienen. Sie präsentieren uns Joni Mitchell stets als eine unbestechliche femme de lettres. Und manchmal sind es wahre Hörspiele, auf die man da stößt. So in einem Buch der kanadischen Singer-Songwriterin Malcolm Maroon, in dem sie ein Gespräch mit Joni Mitchell aus dem Jahr 2012 dokumentiert. Du könntest auch erfundene Songtexte schreiben, oder? Damit habe ich angefangen. Meine ersten Songs erzählten erfundene Geschichten. Aber heute könnte ich gar nicht mehr so schreiben. Ich habe mir das bewusst abtrainiert. Wie meinst du das? Bob Dylan und ich haben uns mal länger drüber unterhalten. Er sieht es genauso. Schreibe nie über Dinge, die du nicht selbst erlebt hast. So lautet unsere Regel. Und warum nicht? Weil alles andere Fantasterei ist. Weißt du, ein Freund stellte mir mal eine Leseliste zusammen. Auf der waren ganz wunderbare Bücher. Der Fremde von Camus, Siddhartha von Hermann Hesse. Doch viele andere Bücher flogen bei mir gegen die Wand. Nur bla bla bla. Nietzsche dagegen ist immer witzig und wahrhaftig. Obwohl er doch über die Dichter sagte, ihr Geist ist der Pfau der Pfauen und ein Meer der Eitelkeit. Ja, und er sah einen neuen Dichter am Horizont, der mit seinem eigenen Blut schreibt. Was heißt das, Johnny? Dass du nicht mehr die Autorin oder den Autor siehst, wenn du etwas liest, weil er oder sie dir nichts beweisen will. Bei ihrem ersten Konzert nach einem lebensbedrohlichen Schlaganfall war Joni Mitchell beim Newport Folk Festival 2022 von einer ganzen Riege junger Singer-Songwriterinnen und Songwriter umgeben, die ihre Songs mit ihr sangen. Ähnliche Wertschätzung erfuhr Carole King bereits 1995, als Künstlerinnen und Künstler wie Aretha Franklin oder Rod Stewart ihr legendäres Album Tapestry komplett nachspielten. 2005 erschienen auch Judy Sills unvollendete Aufnahmen für ein drittes Album aus den 1970er Jahren, posthum abgemischt vom Sonic Youth-Produzenten Jim O'Rourke. I still think she has not received the acclaim that she is due. Meiner Meinung nach wird Laura Nero zu wenig gewürdigt. Ich bleibe dabei. Eine Judy Sill, die viel sperriger als Laura Nero war, hat in den letzten 20 Jahren mehr Aufmerksamkeit bekommen als sie. Ist das nicht schräg? Gerade laufen zwei neue Dokumentarfilme über Judy an. Es gibt eine druckfrische Biografie über sie. Sie ist ein Name, den die Leute kennen. Dabei stehen hinter den vier Namen, mit denen wir uns in dieser langen Nacht beschäftigen, und ebenfalls bekannten Namen wie Joan Baez oder Melanie, so viele weitere Singer-Songwriterinnen der 1960er Jahre, die auch unsere Aufmerksamkeit verdient hätten. Anna Black, Leonda Hardison, Norma Tanige, Walkin' My Cat Named Dog, Elise Weinberg, Jane Leichhardt, Ron McKinnon, Ron is her name, Penny Nichols, Diane Hildebrand. Also ich denke, Joni Mitchell ist auf alle Fälle ein Begriff, auch weil sie im Moment ja sowas wie ein Comeback erlebt. Aber Judy Sill oder Carole King sind bei jungen Leuten, glaube ich, keine Begriffe mehr. Aber natürlich ist der Begriff Singer-Songwriter, männlich wie weiblich, im Moment sicherlich durch Leute wie Ed Sheeran schon präsent. Ja, also das ist schon wichtig. Das ist die gleiche Form von Authentizität, die ich beschrieben habe, die wir jetzt bei Taylor Swift wiedersehen. Bei Billie Eilish, die eben zwar klar mit ihrem Bruder viel zusammenarbeitet, aber es ist doch eine sehr überschaubare, in dem Fall sogar familiäre Konstellation. Olivia Rodrigo, die auch mit einem Produzenten zusammenarbeitet, aber deren Texte absolut confessional sind. Also mich erinnert sie immer stark an Jack Little Pill von Alanis Morissette, wo man glaubt, wirklich Tagebucheinträge vertont zu bekommen aus dem Leben einer 19-Jährigen, 20-Jährigen. Also dieser Modus des confessional Textens, der ist auf alle Fälle im Moment angesagt, wenn es auch ganz anders klingt als in den frühen 70ern. Maybe I'm too emotional, but your apathy's like a wounded salt. Maybe I'm too emotional, maybe you never cared at all. Maybe I'm too emotional, your apathy is like a wounded salt. Maybe I'm too emotional, maybe you never cared. Und einer dieser weiblichen Popstars, die das Erbe der Singer-Songwriterinnen verwalten, nach Verkaufszahlen der erfolgreichste weibliche Popstar schlechthin, Taylor Swift, erzeugt sogar Erdbeben. Durch ihre Fans, wenn diese bei Konzerten zu den Songs der Musikerin, bei denen sie nicht selten die Alleinautorin ist, synchron tanzen und hüpfen. Was demonstriert stärker die Macht des weiblichen Popstars der Gegenwart als diese von seismografischen Geräten aufgezeichneten Erdbeben? Long live! I don't think that someone like Taylor Swift could have achieved the stratospheric success that she has. Ich glaube nicht, dass Taylor Swift ihren gigantischen Erfolg ohne Künstlerinnen wie Laura Nero oder Joni Mitchell erreicht hätte. Natürlich spielen da auch noch andere Frauen eine Rolle, aber die enorme Selbstständigkeit, die jemand wie Taylor Swift besitzt, verweist direkt auf diese Singer-Songwriterinnen zurück. Certainly refers back to the achievements of somebody like Joni Mitchell. You know, the records that she's made. Übrigens haben ihre Alben, die sie mit einem der Musiker von The National aufgenommen hat, sogar ein bisschen diesen rohen, akustischen Laurel Canyon Sound. A little bit Laurel Canyon-ish. It's a bit rustic. Now, in 2024, we can consider who has been the most historically important female singer-songwriter. Jetzt, im Jahr 2024, könnte man langsam darüber nachdenken, wer die bedeutendste Singer-Songwriterin ist. Es gibt da viele Kandidatinnen, aber für mich sind es wohl Carole King und Joni Mitchell, über die wir ja auch viel geredet haben, plus Dolly Parton und Kate Bush. Nun, wir könnten natürlich auch anders fragen, nämlich wer gerade die bedeutendste Singer-Songwriterin ist. Und das wären dann wahrscheinlich Taylor Swift, Billie Eilish oder Adele. Wichtig ist mir, wir sollten verstehen, dass es bei all diesen Frauen nicht nur um ihre erstaunlichen Songs und ihr enormes musikalisches Können geht. Sie sind auch Beispiele dafür, was passieren kann, wenn Frauen über ihre Karrieren und ihre Musik bestimmen. Ich denke da vor allem an Taylor Swift, die gerade in den letzten Jahren gezeigt hat, wie stark sie ihre Karriere selbst steuert. Socially, this was really important. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es war zum Beispiel Kate Bush, die sich in den 1980er Jahren gegen den Willen ihrer Plattenfirma dafür entschied, dass Wuthering Heights die erste Single ihres Albums wird. Leider gibt es immer noch viel zu wenige weibliche Musikproduzenten. Aber wir erleben schon, dass Künstlerinnen größere Kontrolle über ihre Musik und ihre Karrieren als früher haben. Und heute, wo man sich als Musikerin durch soziale Medien komplett selbst vermarkten kann, mit allen Chancen und Risiken, sind Frauen wie Taylor Swift einfach ganz wichtige Vorbilder. Vorbilder, die im Gegensatz zu den Singer-Songwriterinnen der 1960er Jahre aber nicht mehr in einer Nische des Musikbetriebs unterwegs sind. Durch ihren enormen Erfolg und die bekenntnishaften Züge mancher ihrer Texte treten sie bisweilen auch emotionale Erdbeben los. Das erleben wir bei Taylor Swift gerade sehr stark, dass jetzt gerade auf dem neuen Album bei jedem Song überlegt wird, über welchen ihrer vergangenen drei Freunde ist dieser Song. Und das ist natürlich sehr einschränkend. Also die Frau hat schon mehr drauf, als nur aus ihrem Tagebuch zu berichten, unverfälscht und ungefiltert. Den ganz irdischen Erdbeben jedenfalls, die Taylor Swift bei ihren Konzerten auslöst, schließt sich am Ende dieser langen Nacht der Kreis zu einer ihrer Vorgängerinnen, zu Carole King und ihrem Song »I Feel the Earth Move«. Der Song ist ein einziger Schrei der Verzückung über den geliebten Menschen, wie er oder sie die Erde unter den Füßen der Sängerin zum Zittern bringt. eine Ode an Romantik und sexuelle Lust. Aber hätte Carole King die 2021 mit einer Einführungsrede von Taylor Swift in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, einst gedacht, dass weibliche Popstars mehr als ein halbes Jahrhundert später tatsächlich die Erde zum Beben bringen können, nur durch die Kraft ihrer Fans? I feel the earth move under my feet. Vielleicht hätte Carole King es gedacht, dass in der Musikgeschichte noch eines fehlte, die selbstbestimmte Frau im Rampenlicht, die durch die Singer-Songwriterinnen der 1960er Jahre endlich die Bühne betrat und seitdem nicht mehr wegzudenken ist. Wie ihre Musik, die auch heute noch so klingt, als wäre sie eben erst aufgenommen worden. Seit einigen Jahren tourt ein Musical über Carole Kings Leben erfolgreich um die Welt, über ihren erstaunlichen Werdegang von der Teenager-Hitschreiberin für andere hin zur Performerin ihrer eigenen Songs. Doch sind nicht die Songs dieser Singer-Songwriterinnen das beste Musical über sie, das sich denken lässt? Des weiblichen Popstars. Eine lange Nacht über Singer-Songwriterinnen der 1960er Jahre. Von Jan Decker. Im Interview zu hören waren die Musikwissenschaftler Ralf von Appen, Justin und Catherine Williams und Anja Schausching-Zui. Der Musikjournalist Barney Hoskins, der Sänger Holger Krause und die Singer-Songwriterinnen Dota Kehr, Ulla Meinecke und Rebecca Backen. Es sprachen Claudia Mischke, Gerd Daassen, Martin Schaller und Sigrid Burkholder. Ton und Technik Gunter Rose und Oliver Dannert. Regie Jan Tengeler. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl.